Sì, cominciamo con la sessione del pomeriggio. Parla il professore Enrico Otter dell'Università di Berlin e della metropoli dell'impero spagnolo americano di Sevilla. Otter wird über die Rolle der Genuesen in Spanien, insbesondere im Bereich der Metropole Sevilla, sprechen. Bitte schön. Das stimmt in der Metropole Sevilla. Was nicht stimmt, ist, was ich im Titel angebe, die Rolle der Genuesen in der internationalen Geldrepublik Spaniens. Damit befasse ich mich eigentlich wenig. Ich befasse mich weniger mit den Finanziers als mit dem Waren- und Wechselgeschäft der Genuesen. Dies mache ich aber aus Überzeugung, weil ich glaube, dass die Rolle der Genuesen als Finanziers ohne ihre Rolle als Warenhändler und Wechselhändler, das ist der Begriff im 16. Jahrhundert, kaum zu verstehen ist. Die Rolle der Genuesen in der internationalen Geldrepublik Spaniens im 15. und 16. Jahrhundert. Robert López, Federico Melis und Hermann Kellenbenz haben als erste auf die Bedeutung Spaniens seit dem späten Mittelalter für die Genuesen hingewiesen. Die Neuorientierung Genuas nach dem Westen setzte bereits im 13. Jahrhundert ein und war, abgesehen von der Rivalität mit Venedig, Folge verschiedener Faktoren. Der wichtigste war die Öffnung der Seeroute zwischen dem Mittelmeer und dem Norden Europas durch die Meerenge von Gibraltar mit den Häfen Englands und Flanderns, das heißt vor allem Southampton, London, Arnemuiden und Sluis. Damit wird eine echte Revolution der Techniken der Schifffahrt und der Handelsrouten eingeleitet. Zweitens verstärkten die Genuesen ihre Suche nach Nahrungsmitteln und Rohstoffen, die nach dem progressiven Verlust der Stützpunkte im Ostmittelmeer für die Versorgung und die Wirtschaft Genuas dringend benötigt wurden. Jacques Ayres nennt für die Mitte des 15. Jahrhunderts die wichtigsten dieser Produkte: Weizen und Kichererbsen, Leder und Wolle, Farbmittel, Wein und Zucker. Drittens war Spanien nicht nur ein Land mit eigenen Bergwerken, vor allem Quecksilber in Almaden, sondern Sevilla war wichtigster Umschlagplatz für das afrikanische Gold. John Dee hat aufgrund der Zolllisten Genuas von 1376 bis 1377 errechnet, dass 7/8 der Goldeinfuhren Genuas aus Spanien kamen und dass Sevilla allein 5/6 der Gesamteinfuhren von Gold lieferte. Zugleich handelten die Genuesen in Geldmünzen. 1450 haben die Centurione, die aktivsten Genuesen in Sevilla, 54.000 Maravedis, das heißt 162.000 Blancas, nach Genua ausgeführt. Kellenbenz hat in seinem Beitrag zum Kolloquium über fremde Kaufleute auf der Iberischen Halbinsel von 1967 diese Fakten zusammengestellt. Danach stellten die Genuesen um die Mitte des 15. Jahrhunderts die zahlenmäßig stärkste und auch wirtschaftlich bedeutendste Unternehmergruppe auf der Iberischen Halbinsel dar. Die iberischen Häfen im System der genuesischen Escal, Mallorca, Valencia, Malaga, gelegentlich Cartagena, wurden regelmäßig angelaufen. Dann Cádiz und Sanlúcar de Barrameda, dagegen nicht Lissabon, das für die Florentiner umso wichtiger war. Cádiz und Sanlúcar waren aber nur Stapelplätze. Die eigentlichen Geschäfte und damit auch die Bank- und Finanztransaktionen wurden in Sevilla vorgenommen. Sevilla war der wichtigste Platz für Südspanien und Kastilien. Außer in Sevilla gab es Niederlassungen der Genuesen in Cádiz, Sanlúcar, Puerto de Santa María und Jerez. In Sevilla hatten alle bedeutenden genuesischen Firmen ihre Niederlassungen, voran die Grimaldi, Spinola und Centurione. Von hier aus drangen sie ins Innere Kastiliens vor, wo Toledo und Granada Hauptstützpunkte wurden. Stützpunkte an der Ostküste waren Cartagena und Valencia. Unter den 21 genuesischen Kaufleuten des Jahres 1457 befinden sich die Brüder Filippo und Federico Centurione, zwei Lomellini, ein Grimaldi und 10 Spinola. Von Valencia aus kontrollierten die Genuesen den Handel mit Kastilien. Dazu kamen Malaga und Almeria. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts nahm die Rolle Spaniens wegen der Verluste im Ostmittelmeer, vor allem durch den Fall Konstantinopels 1453, zu. Für diese Zeit bessert sich die Quellenlage, vor allem dank des Sevillaner Notariatsarchivs. Diese Daten haben wir in unserem Beitrag über den Außenhandel Andalusiens am Ende des Mittelalters im zweiten Kolloquium der Geschichte des Mittelalters Andalusiens von 1981 zusammengestellt. Danach führten die Genuesen in allen Zweigen der Wirtschaft. Im Mittelpunkt standen vor allem die drei großen Agrarprodukte des Mittelmeers: Öl, Weizen und Wein. Vor allem im Ölexport waren die Genuesen führend. Das Geschäft dauerte das ganze Jahr und konnte deshalb nur von ständig anwesenden Kaufleuten durchgeführt werden. Hauptmittel des Geschäftes war der Vorkauf, das heißt der notariale en gros Einkauf der künftigen Ernte von den Erzeugern gegen Barzahlung. Diese fanden von Mitte April bis Oktober statt. Die Ernte war im November und die Auslieferung des Öls fand vom Januar bis April statt. Ort der Auslieferung war der Almacén, das heißt Lagerraum des Käufers, und begünstigte wiederum die Genuesen, da sie aufgrund ihrer ständigen Anwesenheit in der Stadt über Lagerräume verfügten. Ein Teil der Ernte wurde weiterverkauft, was einen Gewinn von bis zu 50% abwarf. Der größte Teil wurde exportiert. Hauptausfuhrziele waren Flandern, London, Genua, Messina und Chios. Der einzige Stützpunkt, der den Genuesen im Ostmittelmeer verblieben war und wo sie große Mengen Öl für ihre Seifenindustrie benötigten. An zweiter Stelle der Ausfuhr Andalusiens steht Getreide. Andalusien war in normalen Jahren Überschussgebiet von Weizen und Hafer, musste aber in schlechten Jahren Getreide einführen. Sowohl bei der Ausfuhr wie bei der Einfuhr waren die Genuesen führend. Haupterzeuger waren die Adligen und die Magnaten Andalusiens. Der größte Getreideproduzent Andalusiens war der Cordobeser Don Pedro Fernández de Córdoba, Herr von Aguilar und Marqués de Priego. Seine Finanziers waren die Centurione und Giuliano Calvo. 1509 schuldete ihnen der Marqués 1,4 Millionen Maravedis. Als Teilbezahlung seiner Schulden verkaufte er ihnen 10.000 Fanegas zu 55,5 Liter, lieferbar in Malaga, von wo die Genuesen sie nach Genua ausführten. Andere Zielhäfen waren Lissabon und das Baskenland. Auch bei der Einfuhr von Getreide in Hungerjahren waren die Genuesen führend. Während der größten Krise Andalusiens 1503 bis 1507 schlossen sie Verkaufsverträge von sizilianischem, nordafrikanischem und normannischem Getreide ab. Allein im Oktober 1506 liefen in Sevilla 80 Getreideschiffe ein, die vor allem von den Genuesen geschartert worden waren. Auch der an dritter Stelle in der Ausfuhr stehende Wein wurde während des ganzen Jahres gehandelt, sodass die in der Stadt anwesenden Genuesen auch hier an erster Stelle figurieren. Der Vorkauf fand von Jahresbeginn bis zum Herbst statt. Der Most wurde Ende September geliefert, der Wein am Jahresende. Zu den weiteren Agrarprodukten gehörten vor allem Kichererbsen, die eines der Grundnahrungsmittel Genuas darstellten, Garbanzos heute. In seinem Handel besaßen die Genuesen das Monopol. Bei den Rohstoffen nahmen Salz und Wolle die ersten Plätze ein. Die Genuesen kauften vor allem Salz in Ibiza ein, führten aber auch das südspanische Salz von Cádiz nach Genua aus. Auch bei der Wolle führten die Genuesen, da sie enorme Mengen von Wolle für ihre Textilindustrie benötigten. Die Vorkaufverträge wurden bis zu einem Jahr im Voraus mit den Besitzern der Transhumanz-Schafsherden abgeschlossen. Alle Verträge, die wir kennen, beziehen sich auf Genuesen. Die Auslieferung in den Weideplätzen Extremaduras wurde für Mai bis Juli abgemacht. Den Transport von Extremadura aus führten andalusische Ochsen- und Maultiertransporteure durch. Bei den Farbstoffen handelte es sich vor allem um Alaun, von dem Spanien große Lagerstätten in Mazarrón bei Cartagena besaß. Die Genuesen hatten in der Ausfuhr vor allem nach Flandern das Monopol. Unter den Produkten der Nahrungsmittelindustrie beherrschten die Genuesen die Thunfischereien von der andalusischen Küste und führten große Mengen nach Genua aus. Trockenfrüchte wie Rosinen und Nüsse wurden vor allem von Malaga aus nach England und Flandern ausgeführt. Andere Industrieprodukte, in denen die Genuesen führend waren, waren Leder und Hanfseile. Die Felle kauften sie im Vorkaufssystem von den andalusischen Fleischern auf. Die Verträge wurden vor allem im Frühjahr getätigt. Die Verträge liefen von Ostern bis Fastnacht Dienstag. Ausfuhrziele waren vor allem die toskanischen Häfen Talamone und Porto Pisano sowie Civitavecchia. Die Seife war ein Monopolprodukt der Genuesen. Seit 1455, dem Verlust von Focea an die Türken, bauten die Genuesen eine eigene große Seifenindustrie in Triana, dem Vorort Sevillas, auf. Hauptausfuhrziel war vor allem Chios. Über die Einfuhr sind wir wesentlich schlechter informiert, da wir keine den Frachtverträgen entsprechende Quellen besitzen. Für die bedeutende Sevillaner Textilindustrie führten die Genuesen große Mengen von kalabrischer Seide und Pastell aus Toulouse und den portugiesischen Atlantikinseln der Azoren ein. Monopolpächter der kanarischen Orsay war der größte Kaufmann Sevillas unter den katholischen Königen Francesco Riparolio, in den spanischen Quellen Francisco Riberol genannt. Die nicht für die einheimische Textilindustrie benötigten Überschussmengen wurden nach Valencia, Antwerpen, Marseille, Genua, Civitavecchia, Neapel und Venedig ausgeführt. Francesco Riparolio nahm auch an der Zuckerindustrie der Kanarischen Inseln, die er mit seinem Bruder Cosme Riberol durchführte, einen bedeutenden Platz ein. Die Riberolis genannten Brüder besaßen eigene Zuckerfabriken, von denen sie den Zucker nach ganz Europa ausführten. über das wichtigste Einfuhrgut, flandrische, englische und italienische Tuche, sind wir besonders schlecht orientiert. Wie wir in einer Analyse der Käufe von zwei andalusischen Tuchhändlern nachweisen konnten, in der Festschrift für Herrn Kellenbens, haben von 48 Verkäufen der Jahre 1498 bis 1512 die Genuesen 32 getätigt. Von den 37 Verkäufern waren 22 Genuesen, darunter 5 Doria. 25 Verkäufe betreffen Wolltuche, 22 Seide und einer Leinen. Die Verkaufssumme von 2 Jahren, 1508 und 1509, überstiegen jedes Jahr 1 Million Maravedis. Dabei waren aufgrund der Mode die Seidenstoffe führend, auch die Camelot-Stoffe aus Zypern, in denen die Genuesen das Monopol hatten, nahmen zu. Wie erwartet nahmen flandrische Stoffe ab, dagegen nahmen englische und valencianische Tuche zu. In 2 weiteren Einfuhrprodukten, Papier und Schwertblättern, besaßen die Genuesen das Monopol. Über die Handelsbeziehung mit dem andalusischen Hochadel kamen die Genuesen ins Kreditgeschäft. Wie schon erwähnt, waren die andalusischen Adligen den Genuesen wegen ihrer Kaufs- und Verkaufstransaktionen häufig verschuldet, sodass die Genuesen zwangsläufig ins Kreditgeschäft gerieten. Geronimo Salvago war Verwalter und Schatzmeister des größten andalusischen Grundherrn des Herzogs von Medina Sidonia. 1521 war der Herzog derart verschuldet, dass er ihm seinen Ort Olivares, nachher berühmt durch den Conde Duque Olivares, verkaufen musste. Ähnlich war es bei den Beziehungen der Genuesen zum Hof. Ein Centurione und 2 Italiani unterhielten zwischen 1497 und 1510 einen Woll- und Seidenhandel am Hof, dem der Genuese Lucas Passano vorstand. Im August 1497 verkauften sie der Königin schwarzen genuesischen Samt, schwarzen Taft und andere Stoffe, die für die Infantin von Navarra bestimmt waren. In Granada 1501 verkauften sie wiederum Samt für Gewänder der Königin. Weitere Verkäufe wurden zwischen 1498 und 1501 in Alcalá de Henares, Zaragoza, Toledo und Granada getätigt. Ein weiterer Genuese tätigte 1504 ebenfalls Verkäufe von genuesischem Samt am Hof für über 250.000 Maravedis. Neben den Genuesen waren nur einige Florentiner Hoflieferanten tätig. Die Genuesen waren die ersten, die in den Atlantik vorstießen. 1477 erwarben die katholischen Könige von den Peraza, Herren der 4 kleinen kanarischen Inseln Gomera, Lanzarote, Fuerteventura und Hierro, das Recht, die noch nicht unterworfenen großen Inseln Gran Canaria, Palma und Tenerife zu erobern. Bei der Finanzierung des Unternehmens spielten Genuesen eine wichtige Rolle. Sie verwalteten die Einnahmen der Kreuzzugsbullen der Kanarischen Inseln, deren Erlös einen Teil der Kosten decken sollte. Ein anderer Teil der Kosten wurde, wie später die Entdeckungsfahrt des Kolumbus, von den Einkünften der Hermandad getragen, deren Schatzmeister der Sevillaner Kaufmann Juan de Lugo, Mitglied der Gruppe um die Genuesen Francisco y Cosme Rimerol war. Im Jahr 1480 übertrugen die Könige Pedro de Vera die Aufgabe der Eroberung von Gran Canaria. Juan de Lugo steuerte Kapital und Schiffe bei und sein Vetter Alonso de Lugo nahm an dem Unternehmen als Kapitän teil. Als dieser 1492 die Eroberung der Insel La Palma vorbereitete, bildete er eine Handelsgesellschaft mit dem Florentiner Gianotto Berardi und mit Francesco Riparolio. Und bei der Einnahme der letzten kanarischen Insel Tenerife wurde Alonso de Lugo wieder von den Kapitalien der Riberol und anderer genuesischer Unternehmer unterstützt. Francesco Riparolio besaß zwei Zuckermühlen auf Kanarias. Weitere die Genuesen Matteo Vigna und Francesco Palomari. Francesco Riparolio wurde der Vertraute von Christoph Kolumbus, aber er hat bei den Entdeckungsfahrten nach Amerika keine Rolle gespielt. Dafür war umso aktiver ein anderer Genuese, Francesco Pinello. Er war einer der großen Unternehmer Sevillas, nahm am Alaun- und Quecksilberhandel und am Edelmetallgeschäft teil und rüstete Handelsfahrten nach Afrika aus. Seine eigentliche Bedeutung aber lag in der Finanzierung und Verwaltung königlicher Unternehmungen, vor allem der Eroberung der Kanarischen Inseln und Granadas. Seit 1480 ist er einer der beiden Einnehmer der Bulas de Canarias. 1488 ist er Einzieher der Güter der besiegten Araber von Malaga. Und seit August 1490 ist er einer der beiden Schatzmeister der Hermandad und der Repartimientos de Peones des Krieges gegen den Sultan von Granada. 1492 hat er mit den Geldern der Hermandad die Finanzierung des größten Teils der Kosten der ersten Entdeckungsfahrt des Kolumbus übernommen und übernahm die wesentlich kostspieligere zweite Fahrt von 1493. Ab 1495 ist die Teilnahme seines Verwandten Bernardo Pinello, Geldwechsler Cambio von Sevilla, an der finanziellen Abwicklung der Entdeckungs- und Versorgungsfahrten bezeugt. Von 1498 an waren zwei weitere miteinander assoziierte Genuesen an der Abwicklung des Amerika-Unternehmens beteiligt. Der schon 1489 zum Konsul in Sevilla gewählte Bernardo Grimaldi und Eduardo Escaja, Scala, welche gemeinsam 1497 eine Getreidelieferung von Sevilla und Sizilien für den Papst nach Rom durchführten. Nach der Gründung der Casa de la Contratación 1503 nahm die Bedeutung der Genuesen zu. Der zum Faktor der Casa ernannte Francesco Pinello stützte sich bei der Abwicklung der Geschäfte, die auch Westafrika einschlossen, vor allem auf seine Landsleute in Andalusien und Portugal. Neben Gold und Perlen bestanden die Einkünfte der Krone aus Übersee, vor allem im Brasilholz, einem der Farbstoffe, in dessen Handel die Genuesen die größte Erfahrung besaßen. Da das Brasilholz vor allem für die Ausfuhr bestimmt war, wurde ein großer Teil nicht nach Sevilla gebracht, sondern in Cádiz gelagert. Cádiz war ja der große Deposito de los Genoveses. Bis 1504 war Francisco Cattaneo, Vertreter der Casa in Cádiz, mit dem Verkauf des eingehenden Holzes beauftragt. Im Jahr 1504 reiste er mit dem Auftrag, die Verkaufsmöglichkeiten des Farbstoffes in Genua zu erkunden, in seine Heimat ab. Seine Nachfolger Leonardo und Visconti Cattaneo haben als Vertreter der Casa in Cádiz schon im Juli 1504 Verschiffungen von Brasilholz nach Flandern durchgeführt. Flandern und Brabant natürlich. Im Jahr 1510 kaufte Antonio Salvago, Schatzmeister der portugiesischen Königin in Lissabon, beziehungsweise sein Faktor Bras Degra, 50 für die Minen der Krone in La Española bestimmte Negersklaven. Die Verrechnung erfolgte diesmal über Valian Salvago, Bruder Antonius. Schon 1505 hatten Marco Cattaneo und Francesco Pinello für Amerika bestimmte Negersklaven an die Krone verkauft. Genuesen führten die verschiedensten Aufträge für die Casa de la Contratación aus. 1504 übernahm der Kommendador Luis Pinello im Namen seines Vaters Francesco die Musterung der Teilnehmer der Expedition des Cristóbal Guerra. Der Alguacil der Casa, Lorenzo Pinello, führte 1507 einen Transport von amerikanischem Gold an den Hof durch. Im gleichen Jahre besorgte Jacopo Grimaldi die Beförderung der über Valencia und Rom nach Neapel geschickten Briefe der Beamten der Casa an König Ferdinand. Stefano Centurione und Giuliano Calvo überwiesen mit Vermittlung von Flerigo Centurione in Malaga aus Amerika stammende für die Wachtflotte von Granada bestimmte Gelder. Luca Battista Adorno und Jacopo Grimaldi verkauften für den Absatz in La Española und für die Ausstattung von Mönchen bestimmte Seidenstoffe. Francesco Doria und Bernardo Grimaldi verkauften 1505 250 Mark genuesische und andere italienische Silberstücke für die Ausmünzung des in La Española dringend benötigten Kleingeldes. Über diese Geschäfte kamen die Genuesen in den Amerikahandel. 1500 führte Francesco Riparolio eine Schmuggelfahrt von 2 Karavellen nach Amerika durch. 1502 übertrugen die katholischen Könige Francesco Riparolio und einem aragonesischen Unternehmer die Durchführung des ersten Unternehmens des privaten Amerikahandels. Das Unternehmen benutzte 6 Karavellen. Es wurde ein voller Erfolg. Der Reingewinn betrug über 9.000 Pesos, a 450 Maravedis. Am 15.02.1504 gaben die Könige ihren kastilischen Untertanen den Handel mit Amerika frei. 1505 erlaubte der König auch den Ausländern, soweit sie in Sevilla, Cádiz oder Jerez seit mindestens 15 Jahren verheiratet und fest ansässig waren und über Grundbesitz verfügten, den Handel mit Amerika. Hieran haben vor allem die Genuesen profitiert und sie nutzten sofort ihre Chance. Der größte genuesische Amerika-Händler war Bernardo Grimaldi. 1507 gewährte ihm der König nach einer Anleihe von 30.000 Dukaten die Naturalisierung. Außerdem wurde ihm erlaubt, seinen Neffen Geronimo Grimaldi als Faktor nach Amerika zu senden. Grimaldi wurde zu einem der größten Unternehmer von Santo Domingo, bis 1521 Hauptstadt Amerikas. Bernardo und Geronimo Grimaldi erscheinen in der Averia-Liste von 1507 neben 4 weiteren Genuesen, die mit Amerika Handel trieben: Jacopo Rivarolo, Silvestre Brine, Franco Leardo und Ambrogio Spinola. In der Flotte, die den Sohn und Nachfolger von Kolumbus als Gouverneur der Española, Diego Colón, 1509 nach Amerika begleitete, erscheinen wiederum Bernardo Grimaldi, Lorenzo Pinello, Alejandro Cattaneo, Geronimo Varone und Ambrogio Grimaldi. Haupteinfuhrprodukt aus Amerika war das in Flüssen gewaschene und in Bergwerken geförderte Gold der karibischen Inseln. Die Genuesen sicherten sich einen Teil daran. Zwischen 1508 und 1517 wurde die Münze des der Krone gehörenden Goldes aus Amerika verpachtet. 1508 und 1509 war der Hauptpächter der Sevillaner Geldwechsler Juan Díaz de Alfaro. Seine Partner waren, außer einem anderen andalusischen Geldwechslern, die Genuesen Bernardo Grimaldi und Geronimo Salvago. Für die folgende Periode, 1509 bis 1511, war der Hauptpächter der spätere Bankier Leonardo Cattaneo. Seine Partner waren neben zwei Sevillaner Silberschmieden Gaspare und Battista Centurione und Pasquale Grimaldi. Bei den ab 1518 vorgenommenen Versteigerungen des amerikanischen Goldes war Gaspare Centurione einer der Hauptkäufer. Gaspare Centurione war in den letzten Jahren der Herrschaft Ferdinands des Katholischen der größte Finanzier Andalusiens. Er war eines von 9 Kindern des Bankiers von Genua, Teramo Centurione. Von den 8 Söhnen wurden 7 Kaufleute. In meiner Kommunikation im Kongress von Genua habe ich gesagt, dass der Vorteil der Genuesen vor allem darin bestand, dass die genuesischen Frauen sehr fruchtbar waren und dass sie vor allem sehr viele Söhne produzierten. Ich weiß nicht, ob das stimmt, das ist eine These. Von den 8 Söhnen wurden 7 Kaufleute. Gaspare war der bedeutendste von ihnen. Er scheint seine Tätigkeit in den spanischen Besitzungen Italiens begonnen zu haben, da er Verwalter einer Grundherrschaft Neapels und des Fürsten von Salerno war. Von den Anleihen, die er in Neapel und Sizilien gewährte, kennen wir die, die er Roberto von San Severino, Fürst von Salerno, dem Fürsten von Esquilache in Neapel, dem Herzog von Trajetto in Neapel, Bernardo von Migliamarno, Graf von Tapaccio in Sizilien und dem Haushofmeister der Königin von Ungarn in Neapel gewährte. Einer seiner Brüder, Melchiore, war in Palermo ansässig. Ein anderer Bruder, Benedetto, begann seine Tätigkeit in Flandern. Der erste der Brüder, der sich in Spanien niederließ, war der schon genannte Martino. Er war übrigens später Botschafter, genuesischer Botschafter. Er lebte zunächst in Malaga und war im Handel und in der Industrie von Seiden und Wollstoffen tätig. 1493 wurde er naturalisiert. Später verließ er Malaga und ging nach Valencia. Er kaufte unter anderem Valenciana Tuche ein, die er seinem Bruder Melchiore in Palermo zum Verkauf sandte. Gaspare erscheint seit 1503 in Spanien. Das Netz, das die Brüder Centurione in Spanien und Italien aufbauten, geht aus einem Wechsel desselben Jahres hervor. Ihn stellte Gaspare in Madrid zu Lasten eines Sizilianers aus, der sich verpflichtete, ihn zugunsten Martinos in Valencia, Melchiore in Palermo einzulösen. Wenig später erscheint zum ersten Mal einer der Brüder auf den kastilischen Messeplätzen. Martino stellt in Medina del Campo einen Wechsel einem Kleriker aus. 1507 erscheinen die Brüder zuerst in Sevilla. Es sind Gaspare und Cefano, der vorher in Lyon tätig war. Das ist sehr wichtig, die Kombination zwischen Lyon und Sevilla. Bei ihren Geschäften benutzten die Centurione-Brüder, wie alle anderen Kaufleute der Zeit, vor allem die Form der Kompanie. Ruth Pike hat gesagt, dass die Genuesen einzeln handelten, ohne Kompanie. Das ist großer Unfug. Es waren vor allem Gesellschaften unter Brüdern oder mit anderen Verwandten. Das hat vor allem Jacques Ayres festgestellt für die Mitte des 15. Jahrhunderts. Die Centurione arbeiteten im Rahmen von Gesellschaften untereinander sowie mit anderen Genuesen. Martino war Gesellschafter mit den Italiano, später mit seinem Schwiegervater Benedetto Pinello, Gaspare mit Tommaso Calvo, Neffe des Benedetto Pinello, und Stefano mit Giuliano Calvo, der seit 1501 in Sevilla erscheint, sowie mit den beiden Francesco Doria, die ich heute Morgen erwähnt habe, Söhne von Andrea und Aleramo, Erben des Bankiers von Genua, Lazzaro Doria, über die Giorgio Doria uns nichts gesagt hat. Die Doria waren eng. Sie haben nichts mit Andrea Doria zu tun, glaube ich. Die Doria sind ein weit verzweigtes Haus natürlich. Solidarisch unter sich. Aber Andrea war Condottiere, kein Kaufmann. Die Doria waren eng mit den Centurione verbunden. Einer der beiden, Francesco, war mit einer Centurione verheiratet. In seinem Kodizil von 1508 ernannte er Stefano und Agostino Centurione zu Testamentsvollstreckern. 1510 gab Gaspare Centurione eine Vollmacht an die beiden Francesco Doria zur Einziehung seiner Schulden in Genua, Neapel und Sizilien. Die Mafia umfasste also verschiedene Alberghi. 1508 wickelte Gaspare Centurione die Geschäfte seiner Gesellschaft mit Tommaso Calvo und der Gesellschaft seines Bruders Martino mit Benedetto Pinello ab. Stefano wurde zum Schiedsrichter ernannt. Gaspare gab eine Schuld von über 3 Millionen Maravedis zu. Im selben Jahr ging Gasparo nach Sevilla, um dort die erste öffentliche Bank zu gründen. Ruth Pike nennt das Jahr 1517, das ist grober Unfug. Es ist 1508. Ruth Pike wird von allen späteren erwähnt, auch von Felipe Ruiz, und das ist leider ein Irrtum. Sevilla, dank den Genuesen wirtschaftliche und finanzielle Hauptstadt Kastiliens, war schon in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts einer der Hauptplätze im internationalen Kreditnetz Europas. Das hat vor allem Jacques Ayres und Lapierre zum Teil auch festgestellt. Im Wechselgeschäft Genuas figurierte Sevilla zusammen mit den Wirtschaftsplätzen der Krone Aragon, Barcelona, Valencia, Mallorca und den anderen europäischen Plätzen Florenz, Venedig, Pisa, Rom, Avignon, Brügge und London. 1508, im Jahr der Niederlassung Gaspare Centuriones, wuchs der Anreiz Sevillas durch 3 neue Faktoren. Erstens die Aufhebung des staatlichen Handelsmonopols in Amerika und die damit verbundene Organisierung des Transatlantikhandels durch die Sevillaner und karibischen Kaufleute und Unternehmer. Das ist 4 Jahre nach der, das ist 1508, 4 Jahre nach der Aufhebung 1504. Zweitens, der dadurch entstehende Aufschwung der amerikanischen Edelmetalleinfuhren. Und drittens, die durch den Tod von Königin Isabella 1504 und König Philipp 1506 geweckten dynastischen Erwartungen. Die Gesellschaft, die Gaspare Centurione im Dezember 1508, ich bitte Sie das zu bemerken, 1508, nicht 1517, wie Ruth Pike sagt, mit seinen Verwandten Battista Centurione schloss, war eine Gesellschaft des Handels und der Bank. Des Handels und der Bank, nicht die Bank, Bank und Handel. Handel wurde sowohl mit Europa als auch mit Amerika getrieben. Stille Teilhaber der Gesellschaft waren 2 weitere Gesellschaften der Brüder Centurione, die zwischen Martino und Benedetto Pinello und die von Stefano mit den beiden Francesco Doria. Die Gesellschaft, die im Liquidationsvertrag von 1511 Compagnia en el Banco y cambio y fuera de él in cualquier manera oder einfach Bank und Kompanie, Banco y Compagnia, das due così, genannt wird, hatte eine Dauer von 3 Jahren. Battista schied vor Ende der Frist im Mai 1511 aus. Aber in beiderseitigem Einverständnis wurde die Bank weiterhin Battista und Gaspare Centurione genannt. Ende 1511 nahm Gaspare Centurione als neuen Gesellschafter Giovanni Francesco Grimaldi auf. Das ist der, der bei Ruth Pike dann die Hauptrolle spielt. Die Gesellschaft war nach dem Bankrott Bernardo Grimaldis die bedeutendste Handelsgesellschaft der Genuesen mit Amerika. Die Gesellschaft dauerte bis 1517, als Giovanni Francesco Grimaldi sich mit seinem Vetter Giovanni Battista Grimaldi zusammenschloss, der vorher in Valencia tätig war. Einer der Brüder von Giovanni Battista war Nicola, der 1503 in Lyon tätig war, einem der Plätze des internationalen Wechselgeschäftes der Centurione. 1517 schloss Gaspare Centurione eine neue Handelsgesellschaft mit Adamo Vivaldi, der vorher in Malaga tätig war und seit 1511 zusammen mit seinem Bruder Agostino ein Geschäft am spanischen Hof unterhielt. Ein Wechsel von 1506 lässt uns das Netz der Gruppe Centurione, Grimaldi, Doria und Vivaldi, unauthentica Mafia, desde luego, sehen, dessen Achse im Bankgeschäft der Genuesen Lyon war. Den Wechsel stellten in Valencia Martino Centurione und Benedetto Pinello an Agostino und Bernabé Grimaldi zugunsten des Lioneser Hauses Erben von Agostino Lomellini aus. Bezogener war Francesco Doria, in dessen Namen Giuliano Calvo zahlte. Gaspare Centurione erscheint zum ersten Mal in einem Wechsel von 1506 in Valladolid. Die Wechsel an sich haben keine Bedeutung, aber anhand einzelner Wechsel kann man das ganze Netz sehr gut rekonstruieren. Den Wechsel zogen er und sein Kompagnon Tommaso Calvo. Es protestierte in Sevilla im Namen der Remittenten Giuliano und Domenico Calvo Stefano Centurione. Die Centurione waren Finanziers der katholischen Könige. 1497 liehen Martino Centurione und Pantaleone Italiano per Wechsel 2 Millionen Maravedis. Und im gleichen Jahr liehen sie in Neapel dem Gran Capitan Gonzalo Fernández de Córdoba 3.500 Dukaten zur Bezahlung seiner Truppen. 1497-98 liehen Italiano und Centurione weitere 4,1 Millionen Maravedis. Immer 375 Maravedis ein Dukat. 1499 lieh Martino Centurione allein 1.000 Dukaten. 1503 lieh er weitere 6 Millionen Maravedis. Als Folge davon nahmen sie an den Finanzen und der Politik der Krone teil. 1498 waren Martino Centurione und die Italiano Pächter der Tercias von Ecija. Tercias sind 2/9 des Zehnten der Kirche. 1510 bis 1513 zogen Giovanni Francesco Grimaldi, Bankier in Sevilla, und Agostino und Adamo Vivaldi, Bankiers am Hofe, den Subsidio Apostolico ein. Und 1512 organisierten Adamo Vivaldi und Federico Centurione von Malaga aus die Versorgung der für die Eroberung Navarras in Guipúzcoa konzentrierten königlichen Truppen. Schon unter den katholischen Königen erscheint das europäische Finanznetz der Genuesen mit Sevilla als Mittelpunkt und Zahlungsort und den Messeplätzen Lyon bzw. Medina del Campo mit Rio Seco und Villalón als Achsen. Wir besitzen 50 Wechsel aus der Herrschaft der katholischen Könige in Kopien von 3 Sevillaner Notariaten. Ich bin bei dem Kongress in Madrid Moneda y Crédito gefragt worden, was diese Wechsel bedeuten. Das sind natürlich nur Indicadores. Wir haben nur diese wenigen Kopien bei den Notariaten. Davon entfallen 11 auf das Jahr 1504 und 25 auf das Jahr 1506. Valencia steht an der Spitze mit 21 Wechseln, gefolgt von Las Palmas auf Gran Canaria mitziehen. Noch ist der Anteil der Messeplätze bescheiden. Auf Lyon entfallen 2 und auf die kastilischen Messen 6. Bei nur 14 der 50 Wechsel waren keine Genuesen beteiligt. Die größte Ballung genuesischer Kaufleute erscheint in Valencia mit 11 Kaufleuten, die einzeln oder als Kompanie erscheinen. Die Abwicklung in Sevilla nahm 11 genuesische Einzelkaufleute und 8 Kompanien vor. Davon in 3 Fällen Francesco und Francesco Doria. Das ist das Wichtigste, was ich als meinen Beitrag betrachte. Die genuesischen Geldwechsler Spaniens. Und hier sind sie alle. Das kann ich Ihnen natürlich nicht vortragen. Der Tod Ferdinand des Katholischen im Jahr 1516 bildete das Finanzsystem der Genuesen voll aus. Sevilla wurde zu einer Hauptstätte des Imperiums, dass man das Imperium der Genuesen nennen sollte. Ich glaube, das ist mein Beitrag zur Geschichte der Genuesen. Das Imperium der Genuesen unter Karl V. Die Organisatoren dieses Imperiums waren die flämischen und italienischen Höflinge, vor allem Chievre, Corvo und Gattinara und verschiedene genuesische Bank- und Handelsgesellschaften. Einer dieser Männer war Gaspare Centurione, der sich seit dem Herbst 1517 am Hof von Valladolid aufhielt, wo er am 16. November einem Sevillaner Adligen per Wechsel Geld lieh, zahlbar in Sevilla an die Bank Gaspare Centurione und Giovanni Francesco Grimaldi. Wiederum ist dieser Wechsel völlig unbedeutend, aber er ist ein Beispiel für das Kreditnetz und Finanznetz, was die Genuesen schon in dieser Zeit vor 1528 aufbauten. In Valladolid bildete Centurione eine neue Bank- und Handelsgesellschaft mit Adamo Vivaldi, Sozius von Tommaso Fornari. Außerdem hatte er enge Beziehungen zum Haus Agostino und Nicola Grimaldi, welcher Vetter seines Sevillaner Sozius Giovanni Francesco Grimaldi war. Gleichzeitig gründen die Brüder Centurione, Gaspare, Stefano und Carlo eine Bank in Granada, die keine große Bedeutung gespielt hat. Carlo war Hauptgeschäftsführer, einer der Bürgen war der Sevillaner Bernardo Pinello. Am 12. Januar stirbt Kaiser Maximilian. Das ist das entscheidende Datum. 8 Tage später verkaufte Laurent de Gorrevo, Baron von Marnay und Montanay, Gouverneur von Bresse, später Oberhofmeister des Kaisers und Marschall von Burgund, dem Handels- und Bankhaus am Hof, Adamo Vivaldi, Tommaso Fornari und Compagnie für 25.000 Dukaten die Einfuhrlizenz von 4.000 Negersklaven in Amerika, die Karl ihm einige Monate vorher verliehen hatte. Wiederum, diese Lizenz ist völlig unbedeutend, aber sie bezeichnet konkret die Macht dieser neuen Gruppe. Einer der Teilhaber der dafür gebildeten Kompanie war Alonso Gutierrez de Madrid, Zentralfigur der von Gattinara geplanten Finanzreform Kastiliens, die dann gescheitert ist. Am 3.5.1519 unterschrieben Chievre, Gattinara und Corvo den Vertrag, der Gutierrez de Madrid verpflichtete, gegen die Einkünfte aus den Ritterorden und aus Amerika jährlich 212.000 Dukaten dem Hof zur Verfügung zu stellen. Alonso Gutierrez de Madrid wird zum Hauptfinanzier des Hofes. Am selben Tag gab Gutierrez de Madrid Gaspare Centurione Vollmacht, alle Einkünfte aus Amerika einzuziehen. Ebenfalls Teil des Plans war die Verpflichtung zweier genuesischer Häuser am Hof, Agostino und Niccolo Grimaldi und Kompanie und Adamo Vivaldi und Tommaso Fornari und Kompanie 110.000 Gulden, das heißt ein Achtel der Gesamtsumme für die Wahl Karls zum Kaiser zur Verfügung zu stellen. Diese Summe ist sehr gering und hat deshalb Richard Ehrenberg dazu gebracht, das Zeitalter als das Zeitalter der Fugger zu nennen. Aber ich bin der Meinung, dass, obwohl diese Menge gering ist, die Genuesen schon damals die Hauptrolle gespielt haben. Jedenfalls bei der Finanzreform zu Beginn der Herrschaft Karls V. Der Aufstand der Comunidades vom Juni 1520 begünstigte die Genuesen enorm. Am 17. Oktober übergab der Regent Herzog von Frias auch im Namen der beiden anderen gefangenen Regenten, nämlich Adriano und der Admiral von Kastilien, Alonso Gutierrez de Madrid, die kastilischen Finanzen. Bis zum 28. November stellten die Bankhäuser Grimaldi und Vivaldi Fornari 12.000 Dukaten dem Regenten zur Verfügung. Und im folgenden Jahr 1521 gaben sie in den 5 Asientos der ersten Serie von Anleihen weitere 55.834 Dukaten. Das habe ich natürlich von Ramon Carande. Der beweist, dass in den ersten Jahren die Asientos von den Genuesen gegeben wurden und nicht von den Fuggern, obwohl die Fugger bei der Kaiserwahl die Hauptfinanziers waren. Diesen Ereignissen entsprechend nimmt die uns erhaltene Zahl von Wechseln des 15. Notariats, dem bedeutendsten von Sevilla, zu. Wir besitzen von der zweiten Serie 1516 bis 1525 in 9 Jahren 337 Wechsel. Das heißt ein Durchschnitt von 37 pro Jahr. Im Gegensatz zur ersten Serie von 3,5 pro Jahr. Das ist natürlich zufällig, wie viel Wechsel sich in den Notariatsprotokollen erhalten haben. Die höchste Zahl entfällt auf das Jahr 1523. 23 mit 73 Wechseln, gefolgt von 1522 mit 62. 186 Wechsel, das heißt 55%, entfallen auf die Messeplätze. Lyon nimmt den ersten Platz ein mit 107 Wechseln oder 32% der Gesamtsumme. Die größte Anzahl bei Lyon entfällt auf 1522 mit 38 Wechseln. Das ist für mich das Entscheidende. Dieses Jahr 1522, nach dem Sacco di Genova. Von diesen entfallen 28 über 21.235 Escudos auf einen einzigen Tag, den 10. Juli, das heißt 40 Tage nach dem Sacco di Genova. Mit einer einzigen Ausnahme, den berühmten Bonvisi von Lucca, handelt es sich um genuesische Firmen, 13 insgesamt. Auf die kastilischen Messen entfallen 79 Wechsel oder 23,5% der Gesamtsumme, mit dem Höhepunkt 1523 mit 29 Wechseln. Bei den anderen Plätzen führt Valencia mit 35 Wechseln, das heißt 10% der Gesamtsumme, beziehungsweise 23%, wenn wir die Messeplätze ausschließen. Es folgen Genua mit 24 Wechseln, Rom mit 16, Valladolid mit 11 und Las Palmas de Gran Canaria mit 10. Nur bei 21 von 168 auf spanische Plätze fallenden Wechseln erscheinen keine Genuesen. Die Ballung in Sevilla ist jetzt enorm. Bei den insgesamt 337 Wechseln der zweiten Serie erscheinen 27 Kompanien und 36 Einzelkaufleute. Das sind diese hier. An zweiter Stelle figurieren die kastilischen Messeplätze mit 11 Kompanien und 5 Einzelkaufleuten. Danach kommen Valencia. Das ist etwas ermüdend, dass ich Ihnen jetzt die einzelnen spanischen Plätze nennen muss, aber ich fand es wichtig, der Vollständigkeit halber. Mit 5 Kompanien und 2 Einzelkaufleuten. Cádiz mit 3 Kompanien und 3 Einzelkaufleuten. Valladolid mit 4 Kompanien und 3 Einzelkaufleuten. Und Granada mit 1 Kompanie und 4 Einzelkaufleuten. Weitere Plätze mit Genuesen sind Burgos, Toledo, Antequera, Barcelona, Zaragoza, Nules y Cocentaina. In der ersten Phase der Asientolisten Carandes, wir sind also jetzt auf einem anderen Gebiet, wir sind bei den Finanzasientos von 1520 bis 1525, sind alle genuesischen Bankiers, die Karl dem V. Geld liehen, in unseren Wechsellisten vertreten. An erster Stelle steht Nicola Grimaldi mit 114.160 Dukaten. Es folgen Agostino Grimaldi und Stefano Centurione mit 76.834 Dukaten, Agostino Vivaldi und Tommaso Fornari mit 42.334 Dukaten, Nicola und Giovanni Battista Grimaldi mit 34.667 Dukaten, Tommaso und Domingo Fornari mit 20.000 Dukaten, entschuldigen Sie die Aufzählung, Adamo Vivaldi und Tommaso Fornari und Compagnie mit 10.000 und Stefano Centurione allein mit 5.525 Dukaten. Die Gesamtsumme ist 312.550 Dukaten und übertrifft die von Deutschen gegebenen Anleihen von insgesamt 288.071 Dukaten. Davon 188.323 Dukaten von den Welsern und 99.748 Dukaten von den Fuggern und anderen. Für die Jahre 1526 bis 1536 fehlen uns die Angaben des 15. Notariats in Sevilla, da die Genuesen ein anderes Notariat benutzten. Ich habe bisher nicht herausgefunden, welches Notariat das ist. In den Jahren 1526 bis 1532, die der ersten Serie der Anleihen bei Ramon Carande entsprechen, erscheinen die Genuesen an zweiter Stelle, nach den Deutschen, da die Fugger und Welser insgesamt 2.308.000 Dukaten liehen und die Genuesen 1.545.000. Bei diesen erscheint Ansaldo Grimaldi mit 580.000 Dukaten an erster Stelle. Es folgen die uns bekannten Tommaso und Domingo Fornari mit 213.354 Dukaten und die uns ebenfalls als Wechselkaufleute aus der vorigen Epoche bekannten Giovanni Battista Grimaldi und Stefano Centurione mit 105.467 Dukaten. Des Weiteren erscheinen in den Listen von Ramon Carande die auch bei uns bekannten Agostino Grimaldi und Stefano Centurione, Giovanni Battista Grimaldi, Stefano Centurione allein, Nicola und Giovanni Battista Grimaldi mit Adamo Centurione, Nicola Grimaldi allein und Giovanni Battista Grimaldi und Adamo Centurione. In den der zweiten Serie von Ramon Carande zugehörigen Anleihen von 1533 bis 1536 führen die Fugger und Welser wieder mit 1,1 Millionen Dukaten, während die Genuesen 697.000 Dukaten gaben. Hier ragt wieder Ansaldo Grimaldi mit 227.530 Dukaten hervor. An zweiter Stelle erscheint Nicola Grimaldi mit 201.000 Dukaten. Von den uns bekannten Kaufleuten der Wechselserien, diese hier, erscheinen Benedetto und Agostino Centurione, Agostino Grimaldi und die Firma Benedetto und Agostino Centurione und Francesco Grimaldi. Die Serie von Wechselbriefen des 15. Notariats der Jahre 1537 bis 1556, das ist das hier, die Genuesen, zeigt, dass das Imperium der Genuesen zur gleichen Zeit wie das Karls des Fünften zu Ende ging. In dieser Periode nimmt die Anzahl von uns erhaltenen Wechselbriefen einen schwindelnden Aufstieg. Mit 1554 Wechseln in 18 Jahren. Die höchste Zahl entfällt auf das Jahr 1555 mit 254 Wechseln. Das Jahr der Abdankung Karls des Fünften, 1556, die Abdankung, sein Tod 2 Jahre später, zeigt schon mit nur 170 Wechseln einen Abstieg, gefolgt von einem Sturz in den ersten beiden Jahren der Herrschaft Philipps II. Mit 40 Wechseln 1557 und 15 im Jahre 1558. Sie dürfen nie vergessen, dass er sich alles nur auf Sevilla bezieht. Innerhalb der Serie nehmen die Messeplätze die erste Stelle ein. Medina del Campo übertrifft mit 400 Wechseln bei weitem die genuesischen Messen von Lyon und Besançon, auf die 219 Wechsel entfallen. Davon sind 130 aus Besançon und 89 aus Lyon. Die Serie von Lyon läuft 1551 aus. Besançon endet 9 Jahre danach, 1560. Und nur 5 Wechsel entfallen auf die Herrschaft Philipps II. Die kastilischen Messen enden 1571 und ihr Beitrag zur Herrschaft Philipps II. Ist ebenfalls gering, mit 45 Wechseln. Von der Gesamtsumme von 372 Wechseln der Jahre 1557 bis 1584 in 26 Jahren entfallen nur 13% auf die Messeplätze, was den Zusammenbruch des genuesischen Kreditnetzes mit Sevilla als Mittelpunkt zeigt. Ich spreche hier nicht vom Zusammenbruch des genuesischen Kreditnetzes überhaupt. Davon kann keine Rede sein. Ich spreche von dem Zusammenbruch des genuesischen Kreditnetzes mit Sevilla als Mittelpunkt. Das war eine der Hauptideen der Genuesen und das ist gescheitert. Katastrophal gescheitert. In der Periode 1537 bis 1556 nimmt die Beziehung zwischen unseren Wechselkaufleuten und den Bankiers der Krone zu. Dies gilt vor allem für die letzten Jahre der Herrschaft Karls des Fünften. Wie Carande dargelegt hat, herrscht seit 1553 ein Übergewicht der genuesischen Kaufleute vor. Carande beweist dies vor allem an der Figur von Constantino Gentile. Zitat: Constantino Gentile unterschreibt zuerst in Genua und ab 14. Juni 1553 ohne Unterbrechung am Hof oder an den kastilischen Messenplätzen 14 Asientos, 9 davon allein, 3 mit Giovanni Ambrogio, bei Carande irrtümlich Antonio genannt, De Nigro und 2 mit Filippo Spinola. Das Kapital, das er Karl V. leiht, beträgt etwas mehr als 1.000.000 Dukaten, genau 1.138.616 Maravedis. Summe, die während jener Jahre nur von Antonio Fugger und Neffen übertroffen wird, die 1.409.118 Dukaten in 11 Asientos geben. Zitat Ende. Später sagt er, Zitat: Seit 1553 und bis zum Ende der Herrschaft nimmt innerhalb der Summe der Asientos die Zahl und das Gewicht der durch ausländische Bankiers an kastilischen Plätzen abgeschlossenen Kreditgeschäfte zu. Die Kaufleute, gut informiert, empfinden jetzt mehr den Wunsch, in den Zahlungsplätzen anwesend zu sein. Wir finden jetzt am Hof und in den kastilischen Märkten die Chefs der Bankhäuser oder wichtige Gesellschafter von Handelskompanien und große Finanziers, die vorher nicht kamen. Wir sehen sie an den Messeplätzen und wie sie sich in Sevilla etablieren. Ich sage nun jetzt Folgendes. Letzteres ist nun sicher falsch. Don Ramon Carande ist mein Lehrer, dem ich alles verdanke. Ich verehre ihn über alles. Aber ich glaube, das ist eins der großen Lücken in unserem Geschäft, in unseren Forschungen, dass wir nicht wissen, wo die Finanziers, die Ascendistas wirklich saßen. Ob sie in Madrid saßen, ich bezweifle das. Letzteres ist nun sicher falsch. Und Carande gibt auch keine Beweise, wie er ja überhaupt über die kaufmännische Tätigkeit der Bankiers, abgesehen von ihren Asiento-Geschäften, kaum etwas sagt. Sicher ist, dass die meisten Genuesen zu dieser Zeit noch als Grundlage ihrer Tätigkeit Warenhandel, wenn auch in schwindendem Maße, und vor allem Wechselgeschäfte tätigten. Ich unterscheide zwischen Finanzgeschäften, den Asientos, und den Wechselgeschäften. Und das wird auch bestätigt durch die spanischen Quellen, die ausdrücklich die Wechselgeschäfte nannten Tratantes de Cambios, Wechselkaufleute. Aus unseren Wechselbriefen wissen wir, dass die großen genuesischen Finanziers mit Hilfe von Kommissionsagenten an den verschiedenen Plätzen anwesend waren. So haben Constantino Gentile und Giovanni Ambrogio Negroni, wie die meisten anderen Hofbankiers, Bankiers in Anführungszeichen, ich weiß nicht, ob sie Bankiers waren, sich vor allem in Valladolid und Medina del Campo aufgehalten und für die anderen Wechselplätze Bevollmächtigte ernannt. 1554 war dies in Sevilla Andrea Lomellini, der am 10.04.1554 drei in Medina del Campo ausgestellte Wechsel über 1,6 Millionen Maravedis, über 375.000 Maravedis und über 207.000 Maravedis im Namen der Bankiers protestierte. Der letzte davon, Aconto von Gaspare und Agostino Spinola in Valencia, was das weit verzweigte und perfekte Kreditnetz der Genuesen in diesen Jahren aufzeigt. Natürlich war die Beziehung zwischen Valladolid und Medina besonders eng. Und außer Constantino Gentile und Giovanni Ambrogio Negroni erscheinen auch Andrea Lomellini und Cristoforo Centurione sowie Francesco Lomellini an beiden Plätzen. Das gleiche gilt für Medina und Sevilla, wo Stefano Salvago und Antonio Grimaldi und Co. mit gleicher Firmenbezeichnung operierten. Wir müssen uns also vorsehen, wenn wir in den Kopien der Wechselbriefe, die wir haben, Namen finden, dass das die waren, die wirklich am Platze tätig waren. Meistens sind es Kommissionsagenten. Man muss da sehr genau vorgehen. Auch die Affeitavi haben sich sowohl in Medina wie in Sevilla Giovanni Battista Affeitavi und Nicola Grimaldi und Co. genannt, wobei sie als Vertreter in Sevilla den Mailänder Andrea San Giuliano hatten. Dies gilt auch für andere Städte, wie zum Beispiel Valencia, wo die Firmen Geronimo Benissoni und Angelo Rocca, Nicola und Jacopo Castro Delfino und Gaspare Spinola gleichzeitig mit Sevilla vertreten waren. Giovanni Battista Saoli operierte sogar an drei Plätzen gleichzeitig, Medina, Sevilla und Valencia. Natürlich gilt das Gleiche für die spanischen und die genuesischen Messeplätze. So hat die Firma Angelo, Giovanni und Tommaso Spinola, gut bekannt aus den Asientolisten von Don Ramon Carande, zugleich in Besançon und Medina operiert. Wobei ihr Vertreter in Sevilla Giovanni Antonio Spinola war. Von dem vorher genannten Constantino Gentile ist bekannt, dass er mit Battista Cattaneo, Benedetto Centurione und Leonardo Gentile 1548 in Lyon und Besançon, 1550 in Lyon und 1554 bis 57 in Besançon operierte. Für Genua sind nur wenige Fälle bekannt, wie die Firma Oberto und Pietro Battista Spinola, die 1550 in Genua und 1551 in Sevilla operierte. Ansaldo Grimaldi operierte über eine Kompanie in Rom, die Tommaso Salvago leitete und mit einer Kompanie am spanischen Hof assoziiert war, die sich Gaspare Grimaldi und Stefano Salvago, Sohn des Tommaso, nannte und die als Vertreter in den kastilischen Messeplätzen Scipione Grimaldi und in Granada Ambrogio Salvago hatten. Das Kreditnetz der genuesischen Wechselkaufleute zeichnet sich also durch eine perfekt elastische und personell reduzierte Organisation auf. Wenn wir diskutieren, können Sie das anbringen? Ich spreche dann von der Intervention der genuesischen Bankiers, soweit sie Bankiers genannt werden können, mit Amerika. Aber das kann ich ja hier weglassen. Ich will es jetzt kurz fassen. Geronimo Cattaneo ist der genuesische Bankier, über den wir am meisten wissen. Die erste Bankgründung kennen wir nicht. Es existiert lediglich die Kapitulation von 1544, die sich ausdrücklich auf die davorliegende Periode der Bank von 1541 bis 1544 bezieht. Es wurde eine neue Frist von 4 Jahren ausgemacht, die bis Ende 1548 reichte. Das Gesellschaftskapital betrug nur 7.000 Dukaten, von denen Geronimo und Gregorio 3.000 und Domingo de Lizarazas 4.000 aufbrachte. Lizarazas wurde die Geschäftsordnung übertragen. Er konnte einen Kassierer und weitere Angestellte bestellen und erhielt dafür für seine eigene Tätigkeit 125.000 Maravedis. Die Tätigkeit schloss ausdrücklich andere Handlungen ein, darunter das Wechselgeschäft und allgemeinen Warenhandel. Lediglich der Warenhandel nach Amerika war ausgeschlossen. Lizarazas war der Erwerb von Gold und Silber gestattet. Am Ende eines jeden Jahres war eine Abrechnung vorgesehen. Bei dem Tod des Lizarazas sollte die Bank nicht an seine Erben übergehen, bei dem Tod der Genuesen jedoch an diese, was beweist, dass die Genuesen trotz der niedrigeren Kapitalbeteiligung und trotz der Tatsache, dass ihre Namen nicht in der Firmenbezeichnung erscheinen, die Hauptteilhaber waren. Für den Fall des Todes beider sollten die Brüder von Gregorio, Leonardo und Carlo Cattaneo die Firma übernehmen. Eine Fortführung der Bank für weitere 4 Jahre war vorgesehen. Für die ganzen 8 Jahre war eine Herausnahme des Kapitals und des Gewinns durch die Teilhaber verboten. Aber diese Bedingung wurde am Ende des Vertrages wieder aus diesem herausgenommen, sodass nach jeder Abrechnung alle Teilhaber ihren Gewinn herausnehmen konnten. Wir wissen, dass die Bank 2-mal verlängert wurde. Das erste Mal trat als neuer Teilhaber Giovanni Battista Cattaneo auf und das zweite Mal Giovanni Jacopo Spinola. Wie üblich bei öffentlichen Banken mussten Lizarazas und die Genuesen der Stadt gegenüber Bürgschaften angeben. Bei der ersten Verlängerung von 1548 betrugen diese 105.000 Dukaten, von nicht weniger als 44 Bürgen gegeben. Den höchsten Betrag von 10.000 Dukaten brachte ein Jurado von Sevilla, der Kaufmann Juan Varela de Salamanca, auf. 3 Bürgen, darunter Geronimo Cattaneo selbst, brachten je 4.000 Dukaten auf. 2 weitere Kaufleute 3.000 und alle übrigen 1.000 oder 2.000 Dukaten. Das kann ich auch jetzt kurz. Geronimo Cattaneo hat auch an der Pacht von Einkünften der Krone teilgenommen. 1555 war er zusammen mit 2 Ratsherren von Sevilla Pächter des Almojarifazgo Mayor von Sevilla. Das ist der Hauptseezoll von Sevilla. Sonst tritt er aber nicht mehr in Erscheinung. Er war sicher der letzte große Genuese Sevillas, da in Zukunft die Geschäfte vom Hof aus getätigt wurden. 1562 war ein anderer Genuese Pächter des Almojari Fasco Major, Geronimo Grillo, der mehr als 112 Millionen Maravedis dafür zahlte. Einer der Bürgen war Constantino Gentile und 1566 scheint er der Hauptpächter gewesen zu sein. 1567 bis 1572 war Domingo Lercaro zusammen mit drei spanischen Finanziers Pächter. 1599 die Genuesen Pantaleone di Negro y Andrea Lomelino. Auch an der Pacht des anderen Zolls, des Almojari Fasco Mayor de Indias, waren Genuesen beteiligt. 1559 bis 1566 war es Simon Spinola. 1572 zahlte Agostino Spinola 71,5 Millionen Maravedis für die Pacht. Insgesamt haben aber die Genuesen eine abnehmende Rolle innerhalb der Finanzverwaltung der spanischen Krone unter Philipp II. Gespielt. Umso größer war ihre Teilnahme an den Juros genannten Renten königlicher Schuldverschreibungen, deren Zinssatz enorm schwankte. Wie bekannt, entstanden sie zum Teil aus der Beschlagnahme privater Edelmetalllieferungen Amerikas. So wurden 1556 die Edelmetalle einer Flotte mit Juros von 14.000 zu 1.000, das heißt 7,14% für die Kaufleute, und von 18.000 zu 1.000 für die übrigen Privatpersonen vergütet. 1566 gab es eine weitere Konfiszierung und wieder wurde mit den Kaufleuten über eine Gesamtsumme von 650.000 Dukaten eine Vergütung von Juros von 14.000 zu 1.000 vereinbart. Wie Enriqueta Vila in ihren neuesten Forschungen ermittelte, waren die beiden Almojari Fascos von Sevilla und Amerika besonders von der Situierung der Juros betroffen. Und der Missbrauch ging so weit, dass die Summe der situierten Juros die Gesamteinnahme oft übertrafen. So wurde 1596 und 1597 die Auszahlung der auf die Almojari Fascos situierten Juros zwei Jahre lang verzögert. Trotzdem waren die Juros enorm beliebt, vor allem als Anlage für Majorate, Stiftungen der Toten Hand und so weiter. Die genannte Verfasserin hat aus den Konsulatsakten Sevillas Listen von genuesischen Judo-Besitzern ermittelt. So fand sie bei den Judos des Almojari Fasco Mayor zwischen 1551 und 1582 13 Genuesen mit Renten von 3,28 Millionen Maravedis pro Jahr. In den folgenden Jahren nahm die Zahl der Genuesen zu, da es in dem einen Jahr 1599 25 Genuesen mit 3,365 Millionen Maravedis waren. Immerhin war dies nur ein kleiner Teil von einer Gesamtsumme von Juros über 70 Millionen Maravedis. Bei der Untersuchung des Almojari Fasco de Indias fand sie eine noch größere Zahl von genuesischen Judo-Besitzern, nämlich 98 Genuesen mit über 12 Millionen Maravedis zwischen 1546 und 1583. Dass die Genuesen die Judos als eines ihrer Hauptmittel im Kampf um die Beherrschung der spanischen Finanzen unter Philipp II. Ansahen, ist bekannt, vor allem durch Felipe Ruiz. Weniger bekannt aber dürfte ihre eigene Vorliebe für diese Kapitalanlage sein. Tenenti hat ja zwei Listen von Einkünften von Genuesen aus Spanien zu Beginn des 17. Jahrhunderts veröffentlicht, nach Angaben von Fernand Braudel war das. Enriqueta Vila fand das Testament des 1569 gestorbenen Magnaten Nicola Gentile, Besitzer von Läden, Gütern, Häusern und Ländereien in Rom und Avignon, von Mailänder Salzrenten und Einkünften aus Venedig, der seinen Erben empfahl, die Erbschaft bis zur Aufteilung in Renten von Neapel und Avignon und spanischen Juros anzulegen. All dies bestätigt, dass die Genuesen seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, wohl als Folge der Europa überziehenden Krisen, mehr und mehr eine Rentnertätigkeit der aktiven Teilnahme am spanischen Wirtschaftsleben vorzogen. Zusammenfassung: Felipe Ruiz hat die Zeit zwischen 1528 und 1627 das Zeitalter der Genuesen genannt und sich damit direkt gegen Richard Ehrenberg gewandt, der das 16. Jahrhundert das Zeitalter der Fugger nannte. Beide Definitionen bedürfen der Untersuchung. Felipe Ruiz hat insofern recht, als die Fugger, obwohl sie zunächst die größten Geldgeber des Kaisers waren, das heißt nur bei der Kaiserwahl, nicht bei den ersten Asientos, wie Don Ramon nachgewiesen und ich bestätigt haben, seit ca. 1553 von den Genuesen abgelöst wurden, was auch Ehrenberg zugeben muss. Beide berücksichtigen nicht die anderen Wirtschaftszweige, wie den Handel mit Waren und das innerspanische Wechselgeschäft. Ich betone das innerspanische, nicht das Wechselgeschäft der genuesischen Messen von Lyon, Besançon und Piacenza. Im Warenhandel Spaniens haben die Fugger überhaupt keine Rolle gespielt, während die Genuesen schon im 15. Jahrhundert im internationalen Fernhandel Spaniens führend waren. Nach neueren Schätzungen, aufgrund meiner Arbeit über Sevilla und seine Kaufleute am Ende des Mittelalters, scheint festzustehen, dass die Genuesen in Sevilla, dem wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentrum Kastiliens und damit Spaniens, die beiden größten Gruppen einheimischer Kaufleute, die Mercaderes und die Traperos, Traperos sind Tuchhändler, nicht Altmaterialhändler, wie immer wieder gesagt worden ist, quantitativ und qualitativ überflügelten. Es scheint, dass die Genuesen aufgrund ihrer Kapitalkraft das Haupteinkaufssystem der andalusischen Agrar- und Viehzuchtprodukte, den notariellen Engros-Einkauf vor der Ernte, überhaupt erst eingeführt haben. So wurden sie zu den führenden Fernhändlern Andalusiens. Viele der Kunden der Genuesen waren die andalusischen Adligen und Magnaten. Als ihre Finanziers kamen die Genuesen zwangsläufig ins Kreditgeschäft. Dasselbe trifft für die Krone zu, da die Genuesen schon den katholischen Königen Anleihen gewährten. Grundlage ihrer Kredit- und Finanzgeschäfte war das Wechselgeschäft. Nach dem Tod König Philipps 1506 und Ferdinand des Katholischen 1516 wurde das Handels- und Kreditgeschäft der Genuesen in Spanien voll ausgebildet. Nach dem Tode Kaiser Maximilians 1519 wurden die Genuesen zu den entscheidenden Finanziers des neuen Kaisers Karls V. Und als solche waren sie Partner der Planer der kastilischen Finanzreform Gattinara und Alonso Gutiérrez de Madrid. Sevilla wurde als Hauptzahlungsort eine der Hauptstädte des Imperiums. Die 28 auf das Jahr 1522 entfallenden, uns aus Kopien erhaltenen Wechsel Lyons vom 10. Juli, das heißt 40 Tage nach dem Sacco di Genova, beweisen, dass der entscheidende Frontwechsel Genuas von 1528 nur die politische Konsequenz einer schon Anfang der 20er Jahre beschlossenen wirtschaftlichen Entscheidung war. Die Serie von Wechseln der Jahre 1537 bis 56 zeigt, dass das Imperium der Genuesen zur gleichen Zeit wie das Karls des V. zu Ende ging. In den letzten Jahren der Herrschaft Karls des V. und unter Philipp II. Sind die Genuesen die Hauptfinanziers der spanischen Krone. Aber im Waren- und Wechselgeschäft Spaniens nahmen sie ständig ab. Wir wissen nicht, wohin die Genuesen gingen. Es gibt ein Phänomen, was außerordentlich ist. Die Zunahme in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Sevilla der Flamen. Das heißt Flamen im weiteren Sinne. Flamen und Brabant. Der Belgier, müsste man heute sagen. Die Genuesen geradezu verdrängen. Das ist entscheidend. Und das hat man bisher nicht gesehen, mit Ausnahme von den Belgiern. Stolz hat darauf hingewiesen. Wir wissen nicht, wohin die Genuesen gingen, wie überhaupt eine Analyse des Wirtschafts- und Finanzsystems Philipps trotz der Arbeit von Modesto Ulloa und der vielen auf dem Archiv von Simon Ruiz basierenden Arbeiten fehlt. Valentin, denn war otra opinión. Tante grazie per questa ricchissima relazione del collega e amico Enrique Otter. Io vedrò di dare un riassunto brevissimo del contenuto di questa relazione. Enrique Otter ha studiato durante 30-35 anni a Siviglia. Conosce l'archivio di Indias e particolarmente il ricco archivio di protocollos. E questa relazione è una piccola parte dei risultati di ricerca fatta in Siviglia. E aspettiamo già molto tempo la pubblicazione di questo libro. La tesi di Otte è quella che Siviglia ha avuto l'opportunità di dare ai genovesi il ricco campo per sviluppare le sforze dei genovesi, non soltanto come banchieri, ma anche come commercianti, mercanti. E erano tre articoli particolarmente interessanti: l'olio, il frumento e il vino. L'aceite. E naturalmente la lana, il sale, i coloranti, i pesci, le frutte e altri articoli. Ma questa possibilità ha dato l'entrata ai genovesi nella banca spagnola e al medesimo tempo ha dato la possibilità di entrare anche nelle relazioni di Siviglia con le isole atlantiche e con il mondo del scoperto delle Caraibi e di America. E giustamente questo sviluppo si fa nell'epoca quando, dopo la morte di Massimiliano, Carlo l'Asburgo fu eletto imperatore, erede di Fernando il Cattolico, e dice che, come già Ramon Caralde ha provato, che l'epoca dei Kucke non è una etichetta giusta. L'attività dei genovesi nei primi anni del regno di Carlo dava la possibilità ai banchieri genovesi di dare il capitale al re e all'imperatore, e dopo un'altra opportunità dopo gli anni 1553. La relazione è ricchissima di nomi e sarebbe naturalmente di discutere i singoli gruppi particolarmente interessanti, ma mi domando se è possibile di discutere tutta la ricchissima esplorazione che ha fatto il collega Otte a Siviglia. Nella conclusione dice che l'epoca principale dei genovesi è giustamente l'epoca di Carlo V, e che dopo le attività dei genovesi è cambiata. Non sono più i attivi banchieri, ma si sono ritirati alle entrate dei curros delle rente dello Stato. E naturalmente si può discutere su questo. Credo che questo sarebbe un breve riassunto di questo. Lo più importante sarebbe adesso di discutere i vari punti di vista del collega Otte. Grazie. La sessione. Abbiamo adesso l'opportunità di discutere i vari punti di vista del collega Otte. Forse il professor Vasco Tevrano, vale dire. Io fermo a un discorso particolare della sessionale professione del professor Otte sulle genovesi in Spagna, la prima metà, no, alla fine del 400 e la prima metà del 500. Io credo che è un studio veramente completo, perché l'ha edotto dei documenti, l'archivio materiale di Sevilla, che è molto ricco, molto importante per conoscere la vita economica di questi mercanti genovesi. Io non sono d'accordo, lui l'ha detto, l'ha insinuato, con la conclusione. Io credo che le genovesi non fino all'epoca di Carlo V, sino al contrario. Io non può avanzare, può parlare al mio tempo, ma si verrà che questo non è necessario. Io volevo domandare una questione che è accostata a questa di chi l'ha usato. È vero, l'ha dimostrato, che i genovesi sono le più forti a Siviglia alla fine del 14 secoli. Ma qual era la situazione dei fiorentini in questo momento? In questo momento è una questione. Seconda, ha detto che i genovesi hanno fatto assientos con il re cattolico, ma io credo che sono più i fiorentini che i genovesi in questo momento che hanno fatto questi prestiti sulla piazza di Valenza. Queste due questioni sono soltanto. No, credo che è soltanto per la über die Florentiner kann ich zwei Sachen sagen. Erstens, das Wichtigste über die Florentiner allgemein stellt nach wie vor das Archivo Datini dar, was alle kennen und was leider zu wenig bekannt ist. Federico Melis hat den ersten Band seines großen Werkes geschrieben und ist danach gestorben. Wenn ich es richtig verstehe, wird der zweite und dritte Band, sofern auch ein dritter Band geplant war, ich glaube ja, Philippe Ruiz sagt das, ich dachte immer, es wäre nur ein zweiter Band geplant, nie erscheinen. Obwohl Melis selbst im ersten Band sagt, dass der zweite Band schon fertig ist. Wie Sie wissen, behandelt die Zeit des Archivs Statini Ende des 14., Anfang des 15. Jahrhunderts. Ich glaube, ich bin der Erste, der sich mit den Briefen befasst hat, die aus Sevilla selbst geschrieben worden sind. Melis hat ja einen Artikel geschrieben über Malaga, wo er viele Briefe benutzt, abgesehen von seinem großen Werk Aspetti Economici, aber die Briefe der verschiedenen Faktoreien sind nie veröffentlicht worden, mit Ausnahme von Lissabon. Virginia Rau hat die Briefe von Lissabon veröffentlicht, es sind aber nur 6. Die 26 Briefe aus Sevilla habe ich habe das nicht gemacht, ich habe Elena, die ja die rechte Hand von Federico Melis war, gebeten, sie zu schreiben, zu transkribieren. Und Paulino Iradiel hat sie übersetzt, da ich gestehen muss, zu meiner Schande, dass meine Kenntnisse des alten Italienisch und des Lateinischen nicht ausreichen, um diese Briefe auszuwerten. Ich hatte vor, diese Briefe zu veröffentlichen. Ich weiß nicht, was damit geschehen wird. Ich habe sie jetzt, mit Ausnahme der, also die Lateinischen habe ich in der lateinischen Form, die Spanischen und die Italienischen habe ich im Italienischen und Lateinischen, im Italienischen, im Spanischen und Italienischen auch in der spanischen Übersetzung. Leider Gottes scheinen sie mir nicht so wichtig zu sein, wie ich ursprünglich gedacht hatte. Das bestätigt das, was Virginia Rau in Lissabon festgestellt hat. Sie sind eigentlich unbedeutend. Für die gesamte Masse des Archivo Latini sind die Briefe es sind ja nicht Faktoreien gewesen, sondern es sind Unterabteilungen. Man kann nicht mal von Sukursales sprechen, sondern es sind Plätze gewesen, wo Abgeordnete der Faktoreien sich vorübergehend aufgehalten haben und von da Briefe geschrieben haben. Wie gesagt, aus Sevilla sind es 26 Briefe und die von Sevilla geben eigentlich keinen Aufschluss. Ich bin jetzt sehr unsicher, was ich damit machen werde. Das ist das eine für das Ende, für den Beginn des 14., für Ende des 14., Anfang des 15. Jahrhunderts. Für meine Zeit habe ich einen Artikel geschrieben, der leider viel zu wenig bekannt ist, weil er sehr speziell ist. Ich habe ihn veröffentlicht in einem Kolloquium für die kanarische Geschichte, wo ich die Florentiner von Sevilla behandle. Und da stelle ich fest, dass die Florentiner in meiner Zeit, also Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts, keine Rolle gespielt haben. Eine ganz untergeordnete Rolle. Der bedeutendste Florentiner war Pietro Rondinelli. Es gibt Gianotto Berardi, der Freund von Kolumbus war und der erste Vertraute von Kolumbus, bevor es Francesco Riparolio war. Die Florentiner haben keine Rolle gespielt. Es ist überhaupt so, dass die Übermacht der Genuesen Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts überwältigend ist. Es gibt keine Gruppe, die sich mit ihnen messen kann. Keine ausländische Gruppe. Man kann von den Engländern sprechen, die in Sevilla weniger wichtig waren als vor allem in Cádiz und San Lucar. Dort hatten sie eigene Privilegien. Darüber gibt es ein Buch von Connell Smith, The Forerunners of Drake. Die Engländer haben eine gewisse Rolle gespielt. Ich kann es nicht einmal vergleichen mit den Basken. Ich behandle natürlich alle Nationen, Nationen nicht im nationalen Sinne, sondern im kaufmännischen Sinne. Die Nation der Basken hat eine gewisse Rolle gespielt. Die Nation der Katalanen, der Valencianer, hat eine gewisse Rolle gespielt. Aber das verschwindet alles neben den Genuesen. Die Genuesen sind überwältigend. Das beginnt im Laufe des 15. Jahrhunderts, wird massiv Ende des 16. Jahrhunderts, Ende des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Deshalb ist ja meine These, dass die Entdeckung Amerikas nicht die Ursache, sondern die Folge der Prosperität Sevillas war. Die Folge der Prosperität Sevillas, die zum großen Teil Werk der Genuesen war. Werk der Genuesen in Zusammenarbeit mit den anderen Gruppen, mit diesen paar Florentinern, Basken, Katalanen, Valencianern, Engländern, Franzosen überhaupt nicht, Portugiesen überhaupt nicht. Und dann die Andalusischen selbst. Und da spielen die Traperos eine große Rolle. Darauf hat man meiner Meinung nach bisher keine genügend große Beachtung geschenkt. Die Traperos ist eine große Gruppe, die nicht nur am Tuchhandel teilgenommen haben, sondern auch am Fernhandel. Sie haben Schiffe geschartert. Es gibt Tuchhändler, die dann nach Brügge und Antwerpen gingen, einige wenige. Aber wie gesagt, alles das ist nicht zu vergleichen mit den Genuesen. Und diese Bedeutung der Genuesen kann ich eben nur erklären aus dem, was ich schon gesagt habe, dem natürlichen Phänomen der Genuesen. Ich sage in meiner Kommunikation von dem letzten Kongress in Genua, bei dem Herr Kellenbens auch anwesend war, los genueses, los mercaderes, más grandes de todos los tiempos. Das ist eine sehr mutige Behauptung, die größten Kaufleute aller Zeiten. Ich behaupte, dass sie das deshalb waren. Es gibt keinen Kaufmann, der so bereit ist, in seiner neuen Umgebung aufzugehen, sich selbst aufzugeben. Sie haben ihren Namen aufgegeben. Francesco Riparolio de Sopranis nennt sich Francisco Riverol. Warum? Weil die Sevillaner kein Ohr hatten für Riparolio de Sopranis. Riverol. Und so ging es mit allen Genuesen. Sie haben sich völlig aufgegeben. Sie sind völlig aufgegangen in ihrer neuen Heimat. Sie sind nicht alle geblieben, im Gegenteil. Ich glaube, die meisten sind sogar, es ist sehr schwer, da statistische Folgerungen zu ziehen. Jacques Ayres sagt das für die Mitte des 15. Jahrhunderts. Es gibt Genuesen, die Centurione, es gibt einige, die 16 oder 17 Jahre in Sevilla waren, als Estantes, das ist sehr wichtig. Nicht Vecinos, Estantes. Sie haben nie ihr Ausländerdasein aufgegeben. Nur einige wenige werden Vecinos, lassen sich naturalisieren, heiraten am Ort. Ich glaube, statistisch gesehen muss man sagen, die meisten sind zurückgekehrt. Aber sie sind zurückgekehrt nach einer unbegreiflich langen Zahl von Jahren, in der sie nur einen Zweck hatten, ihre wirtschaftlichen Interessen bis zum Maximum zu realisieren. Dazu kommt ein weiteres. Sie sind so aufgegangen in ihrer Umgebung, dass es keine Kontroversen gab. Ich behaupte, das ist eine These von mir. Sie hatten ja ihre Privilegien, das ist bekannt. Aber die Feindschaft, die gegen die Genuesen massiv auftritt, 1575, nach dem Bankrott, die hat es in Sevilla nicht gegeben, in ihrer Zeit als Kaufleute an der Stadt. Es hat eine perfekte Harmonie zwischen den Genuesen und den Sevillanern gegeben. Und wie gesagt, um das noch einmal zu betonen, Melis hat da eine andere Meinung. Für Melis sind die Florentiner sehr bedeutend. Melis sagt ja auch, die Florentiner haben die Notariatsakten nicht benutzt, weil sie die Privatdokumentation bevorzugten. Das ist meiner Meinung nach Unsinn. Die Florentiner erscheinen genauso wie die Genuesen im Protokollarchiv. Es hat einfach keine gegeben. Zu wenige. Berardi war der Freund von Kolumbus, bis er starb. Es war ein Einzelner. Also ich bin ein begeisterter Freund der Genuesen. Sie stellen für mich den Mittelpunkt alles des dar. Und deshalb bin ich umso mehr betrübt, das ist der zweite Punkt, weshalb sie plötzlich ab Abdankung Karls V., nicht Tod Karls V., schon mit der Abdankung, die Wechsel sind nur ein Indikator, nichts weiter. Aber sie sagen etwas Wesentliches aus. Und das fällt radikal runter. Warum? Und die Flammen nehmen radikal zu. Warum? Warum erobern die Belgier, also die Flammen, die Brabanter, warum erobern die all die Positionen, die Genueser vor ihnen hatten? Ich verstehe das nicht. Sta contento? No, la risposta alla seconda questione della relazione finanziaria con il re cattolico, con Fernando Cattolico. Dass sie schon unter dem Ferdinand Katholischen eine Rolle gespielt haben, oder wie? Dass die Florentiner in der Zeit Ferdinands des Katholischen bei den Bankgeschäften mit der Krone Kastilien und Aragon eine Rolle gespielt haben. Ende des 15. Jahrhunderts. Wo steht das? In Valencia. Es gibt einige wenige florentinische Kaufleute am Hof. Aber dass sie große Finanzaktionen mit den katholischen Königen getätigt haben, ist mir unbekannt. Wo steht das? Sono tre persone. Solmuto, la Kirchlessner, Aldo di Maddalena. Wer will zuerst sprechen? No, aumenta senz'altro dopo l'esposizione di questo pomeriggio il professor Occhi, aumenta ovviamente l'aspettativa per i risultati di questa sua ricerca in cui darà conto di questa tesi che effettivamente capovolge, credo, un'ipotesi storiografica alla quale almeno io sono in giovanità sono cresciuto, cioè che in fondo il successo dei genovesi nel corso del Cinquecento si sia classe portante sia stata effettivamente il sistema finanziario costruito sugli asientos e naturalmente l'attività commerciale, almeno questo è quando io ho sempre ritenuto sulla base degli studi che sono stati prodotti finora dalla storiografia, era sì sviluppato, ma veniva in qualche modo determinato dalla politica finanziaria di Carlo V, per la quale vi è la concessione delle licencias de sacca fino al 1566, salvo anni sporadici, era bloccata. Cioè il cambio, il famoso virate filippino, come dice Dominguez Ortiz, è a partire dal 1566, quando vengono date in cambio degli asientos queste concessioni di esportazioni di metalli preziosi, mentre antecedentemente i genovesi e coloro che come genovesi anche i banchieri della Germania meridionale erano in gran parte costretti a ricevere l'equivalente di quello che davano attraverso importazioni che dovevano operare dalla penisola iberica. E Ruiz Martín, per esempio, dice che in questa maniera, grosso modo, i mercanti della penisola iberica avevano costruito la loro fortuna commerciale, cioè nell'essere intermediari di questa operazione di scambio. Naturalmente per questa via, almeno fino al 1566, il sistema economico castigliano aveva potuto usufruire di una elasticità dei due circuiti, mercantile commerciale da un lato e quello finanziario dall'altro. Ora, effettivamente sarebbe interessante se i dati del professor Otte confermassero invece tutta altra ipotesi, cioè di una costruzione di un, come dire, impero commerciale indipendente dai ritmi finanziari e che avesse quindi delle basi di sviluppo proprie, autonome. Ecco, in questo senso io vorrei qualche altra informazione. Io non sono in grado di seguire perfettamente l'esposizione in lingua tedesca, ma vorrei capire appunto un po' più in dettaglio in quali anni, ecco, rispetto a questa ipotesi storiografica, direi tradizionale, consolidata, in quali anni è possibile collocare in dettaglio la costruzione proprio di questo sistema commerciale autonomo dal sistema degli asientos. Non so se sono... Ob das möglich ist, die wirtschaftliche Tätigkeit der Genuesen, hauptsächlich in Sevilla, zu trennen von der Tätigkeit der als Bankiers, als Asentistas der Krone Kastilien. Sind das dieselben, sind das andere? Das sind nicht dieselben, das sind andere. Die Schwierigkeit besteht überhaupt darin, festzustellen, wer sind die Bankiers? Ja. Wer sind die Asentistas? Also mein Schwergewicht liegt natürlich auf dem Handel und auf den Wechselkaufleuten. Ich mache einen Unterschied zwischen Wechselkaufleuten und Finanziers und Asentistas. Das ist, meistens wird das zusammengeworfen, wird das. Darf ich hier zur Diskussion zunächst einmal mich selber einschalten? Ja, ein Problem. Wir haben in der Hinterlassenschaft der Afaitati haben wir ein wunderbares Beispiel, das uns zeigt, wie von Antwerpen aus ein großes internationales Unternehmen im Sinne einer Holding Gesellschaften in Valladolid, in Sevilla, eine Zeit lang in Medina del Campo, in Lissabon, in Rom und so weiter unterhält. Und es wäre also die große Aufgabe, wenigstens eine dieser großen genuesischen Firmen herauszuarbeiten, zu zeigen, sie hat eine Filiale in Valladolid, vielleicht auch in Medina del Campo, eine in Sevilla, eine in Lissabon und die Zentrale ist in Genua. Ist das möglich? Questo sarebbe la mia domanda, di preguntare se è possibile di studiare, di fare la ricerca su questo tema. Io vorrei porre, parlo lentamente, sono stato accusato di parlare troppo velocemente, allora cerco di ridurre il ritmo, la cadenza della mia esposizione. Soltanto due domande molto brevi. Siccome sono particolarmente interessato ai caratteri internazionali dell'attività commerciale, finanziaria, economica, diciamo. Mi chiedo, la presenza dei genovesi in Spagna a così alti livelli rispecchiava una serie di investimenti di capitale esclusivamente genovesi o i genovesi erano anche gli investitori di capitali altrui? Dico questo perché già a partire dal 1300 ho trovato in Milano, fine del 1300, ho trovato in Milano delle famiglie, diciamo, doviziose, ricchi di capitali, che pur essendo anche al di fuori dell'attività economica nobili, davano dei capitali a genovesi, a fiorentini, a cremonesi, per esempio gli affaitati che sono originari di Cremona, perché usassero di questi capitali in affari che venivano sviluppati, per esempio in Spagna. Tra questi, prendo un caso clamoroso, il prestito di, se ricordo bene, 2.000 ducati, il prestito, il conferimento di una somma di 2.000 ducati da parte dei Borromei ai, se ricordo bene, ai Lomellini genovesi, perché usassero questa somma in affari, campi et negozia in Spagna, non dice se a Siviglia, se a Valencia, se a Medina del Campo o in Catalogna, li usassero e volevano già assicurarsi in partenza perlomeno il 5% su quanto veniva dato, cioè quello che era l'interesse che loro ritenevano legale. Prima domanda. Seconda domanda, e mi riferisco più che altro, ho dovuto assentarmi un momento e ho perso probabilmente una parte della relazione più dettagliata che il professor Otte ha fatto. Ma leggo sul Subito qui questa frase che vorrei mi fosse più chiarita, forse perché è troppo sintetica, del professor Otte. Nel 1566, l'anno dell'abdicazione di Carlo V, si ebbe con 170 cambiali un declino seguito da un crollo nei primi due anni del regno di Filippo II, 1557 e 58. E poi, contemporaneamente, cresce il legame tra i nostri commercianti cambiali e i banchieri della corona. Mi è oscura, per me è oscuro, questa frase, il legame tra i nostri commercianti cambiali e i banchieri della corona. Non sono sotto certi aspetti loro stessi dei banchieri della corona? O lei vuol dire i banchieri spagnoli della corona? Non so, non riesco a avvertire il significato di questa frase. Grazie. Se non mi spiace, forse riassumere quello che ho detto. Aldo de Maddalena sagte, er sieht da keinen klaren Zusammenhang zwischen dem Abstieg der Wechselgeschäfte in Sevilla und den Asiento-Geschäften, die in Spanien ja weitergehen, nicht? Auch mit Philipp II. Gerade. Und es sind auch Genuesen weiter im Geschäft, nicht? Also es gibt große Sauli und so weiter, sind ja weiter im Asiento-Geschäft der spanischen Krone enthalten. Für mich gibt es einen fundamentalen Unterschied zwischen Cambios und Asientos. Ja, aber das Problem für uns ist die Bedeutung der Genuesen im spanischen Bereich. Wie können wir die Bedeutung messen? Wir müssen also versuchen, die drei Gruppen abzuschätzen, die spanischen, die genuesischen Bankiers als Assentistas, die Genuesen als Wechselhändler an den verschiedenen Messen und die Genuesen als Warenhändler. Und es wäre die Frage, wo können wir nun die Einzelnen verfolgen? Wo sind sie? Sind das dieselben Personen? Sind das andere Gruppen? Sind das andere Generationen? Das ist eine außerordentlich schwierige Frage. Nicht? Also das Problem ist, wie weit können wir die Entwicklung der Rolle der Genuesen von der Entwicklung der Geschäfte in Sevilla aus beurteilen? Ist das das einzige Kriterium für die Geschichte? Bei Herr Hildebrand, können Sie dazu kurz... Ja, ich wollte da nur die Frage nur noch vertiefen und verstärken. Mich hat sehr beeindruckt an dem Vortrag von Herrn Otte die Position der Genuesen in Sevilla im behandelten Zeitraum, soweit er ging ja runter bis zum Small Business, würde man fast sagen, ja? Absichtlich. Ja, sicher, das ist auch ungeheuer instruktiv und interessant. So Summen, 1 Million Maravedis oder das ist ja nicht, das ist ja Small Business ist das ja. 1 Million Maravedis, das Small Business ist das. Nichts ist das. Insofern interessant. Und Imperium der Genuesen mag für Sevilla gelten, aber das sagt noch nichts gegen Ehrenberg aus. Denn Ehrenberg hat einen ganz anderen Aspekt, eine ganz andere Fragestellung. Ehrenberg fragt nach der Stellung der einzelnen großen Finanzgruppen auf dem europäischen Kapital- und Kreditmarkt. Ehrenberg hat also nicht die Perspektive Sevilla, sondern Ehrenberg hat die Perspektive Europa. Und darum geht es ihm. Also insofern spricht Ihr Ergebnis, Herr Otte, nicht unbedingt gegen Ehrenberg, sondern die beiden Ergebnisse können nebeneinander bestehen. Wichtig war mir vor allen Dingen deswegen eines, dass Sie so auch in das, sagen wir mal, in Small Business gegangen sind, weil hier sehr deutlich das wird, was Schrieder schon für Oberdeutschland herausgearbeitet hat, die langfristige kapitalbildende Wirkung des Handels. Handel als Voraussetzung der Kapitalbildung. Langfristig gesehen. Das ist, glaube ich, bei Ihnen wunderbar herausgekommen. Und jetzt wird nämlich Aldo Maddalenas Frage interessant. Jetzt haben wir die Merchants, die haben auch Geld gemacht. Sind das dieselben? Sind es andere, die dann ins Bankgeschäft, denn die Asientos ist Bankgeschäft. Sind das dieselben? Ist es dasselbe Geld wenigstens, wenn auch nicht dieselben Leute? Dieselben Personen. Ja? Das ist die. Nicht? Aber die Basis ist prima. Ja. Und da wird es aber jetzt problematisch, und darauf hat Aldo Maddalena auch eben hingewiesen, da habe ich auch Sorge: die Trennung von Handel und Bankgeschäft. Das gehört zusammen, wie das Einnehmen und das Ausgeben. Gehört das zusammen. Ja? Das eine, der Handel schafft das Kapital. Und dann verwendet man es auf andere Weise im Bankgeschäft, riskant, gewinnbringend, man verliert natürlich auch, Gott, das ist der Lauf der Dinge, ja. Das ist aber, deswegen wird es sehr problematisch, wenn man Handel und Bankgeschäft auseinander dividiert und sagt, das sind Kaufleute, das sind Bankiers, das kann man nicht machen. Das darf man nicht machen. Das hat aber Ehrenberg getan. Nein, Ehrenberg hat von vornherein im Wesentlichen sich auf die Bankiers beschäftigt. Ehrenberg hat nicht gefragt, woher haben die das Geld? Das ist Strieders Frage, aber nicht Ehrenbergs Frage. Sondern was haben die mit dem Geld gemacht? Das ist ganz was anderes. Das ist ganz was anderes. Ich kann nur allgemein sagen, dass ich über die Finanzen nichts weiß. Deshalb auch solche Fragen nicht beantworten kann. Ich muss aber dazu sagen, dass ich auch in den einschlägigen Werken nichts gefunden habe. Ich weiß zum Beispiel nicht, wo die Genuesen, die schließlich mit unglaublichen Summen operieren, mit 1 Million Escudos, wo die das hernehmen. Es wird immer wieder gesagt, sie nehmen das von den kleinen Sparkassen, ja. Und Familie, und ja, aber ich sehe da auch keinen Zusammenhang. Ein Konsortium. Ja, ja. Das sagt noch nicht, woher das Geld kommt. Wieso? Hinter ein oder zwei Namen von Asentistas, die kennen wir, wenn ich das mal sagen darf, stehen 30, die aber namentlich gar nicht in Erscheinung treten und die wir deswegen auch nicht fassen können, weil sie als Asentistas, als Vertragspartner gar nicht auftauchen. Ich verstehe auch nicht, wie die Genuesen die unglaublichen Verluste, die immer wieder aufgrund der einseitigen Entscheidung der Krönung, der Krone getroffen wurden, wie sie das überhaupt verkraften konnten. Sie sind zum Teil bankrott gegangen, gut, aber sie haben noch weiter Geschäfte gemacht. Welche Geschäfte haben sie überhaupt gemacht? Ich meine, da ist nun ein Artikel von Giorgio Doria in Moneda y Credito sehr gut. Sie behandeln ja da, sagen Sie das, er behandelt da Kaufleute, die Bankiers mit ihren Bilanzen, nicht? In Moneda y Credito. Articolo nel Moneta e Credito sarebbe un esempio per fare gli studio. Ma si vuole parlare adesso. Ma io ho un po' vergogna a parlare con il Genovese, bravissimo. Penso che una serie di risposte ai problemi sollevati qui, riferiti ai genovesi, possa venire dall'esame della documentazione contabile, dei master contabili, sì, dei genovesi. A Genova, appunto, che riguardano anche affari fuori Genova e soprattutto affari fuori Genova. Allora, vorrei dire due cose. Una, che sono d'accordo con quanto diceva Nuno, di questo collegamento tra operazioni finanziarie a breve, a Sientos, e cavi. È vero che sono due cose distinte, ma sono anche fatte dalle stesse persone, sì, e direi contestualmente. Dunque, tra queste operazioni di prestito a breve, cioè operazioni finanziarie o di cambio, e le operazioni commerciali, perché nel corso del Cinquecento, nella maggioranza dei mastri dei genovesi, ci sono e le operazioni commerciali e le operazioni di cambio fatte dalla stessa persona. Il secondo punto che volevo trattare era quello un po' del che si intreccia Hugos Rantier e i denari propri o denari di chi. E allora volevo dire questo. C'è la Repubblica Internazionale del Denaro, ma come tutte le repubbliche che si rispettino, è divisa in classi. E allora, il denaro, se uno scorre questi mastri contabili, vede che il patrimonio netto, poniamo, è 100. Il volume delle attività patrimoniali è 1000. Perché, come ogni contabilità di un'azienda commerciale bancaria insieme, c'è un sacco di conti correnti, attivi e passivi. E allora c'è del denaro di altri che affluisce. Che affluisce non necessariamente finalizzato come in quel contratto che citavi tu, cioè io ti do 1000 lire perché tu le investi, ma io ti devo 1000 lire perché magari tu mi hai venduto una cosa e io tardo a pagare, è fatto bene. E tu utilizzi questa partita di giro, insomma, i conti correnti attivi e passivi. E allora, i conti, i soldi con cui i genovesi fanno degli investimenti in assientos sono in piccola parte della famiglia, dell'individuo che fa, ma in gran parte sono dei suoi debitori, insomma, cioè, quelli che devono... Depositi, no? Depositi. Ecco. Poi, questi sono stranieri, ma sono anche genovesi. Sono Lombardi, genovesi di una classe sociale inferiore. Quello di cui parlavamo fuori, che succede anche nella Germania meridionale, quelli che prestano i soldi ai fugari al 5, i fugari prestano al 10, hanno un po' di spese, 3% di spese, 2 sì, è sì, l'utile. Sì, sì. Gli Hugos, e la controprova di questo l'abbiamo con la faccenda degli Hugos. Se i miei antenati avessero dovuto essere rantieri sugli Hugos, io sarei ancora più disperato di quello che sono. Era un disastro come rendita avere i Hugos. Era come avere i buoni del tesoro italiani adesso, che rendono a momenti meno del tasso di inflazione. Perché i Hugos erano... Allora, gli Hugos erano la modesta difesa che aveva la corona spagnola contro i mafiosi. Ogni tanto gli dava i Hugos, e di questo parlerà anche Spagna. Gli Hugos, quando quelli li ricevevano, cercavano di venderli subito. In una ricerca che avevo fatto sul Doge di Nego per iscritti in onore di Hermann, c'è proprio questa operazione, questo Doge di Nego, grosso assentista, dopo le sospensioni dei pagamenti medio generale, riceveva una massa di Hugos. Dopo qualche anno li aveva venduti. Li aveva venduti agli altri e naturalmente se ne era liberato. I genovesi, in sostanza, secondo me, questo tipo di genovesi, diventano dei rantieri, però, diciamo dal 1620, 30, 40 in poi, ma le loro rendite sono quelle di Milano, dello Stato, della Chiesa, soprattutto, non gli Hugos, degli Hugos. I grossi si sono liberati, proprio perché li hanno ricevuti con quel sistema lì coatto e nessuno basa la sua condizione di rantier su dei titoli imposti lì in maniera coatta. E il gioco sta tutto nello scaricare sui risparmiatori, poi dopo il danno che si riceve dalle bancarotte, quindi un gran movimento di questi titoli proprio per non trovarsi con svalutazioni al momento di questi. Perché non so, c'è qualche altro che forse vuole parlare. Übernommen, dass Sie haben zwei systematische Fragen. Das eine, Sie haben das System des Vorkaufs, das ganz selbstverständlich in Ihrem Vortrag verwendet. Man war der ja auch noch in dieser Zeit im deutschen Bereich nicht nur vom kirchlichen her, sondern von der Jurisprudenz heftig umkämpft. Offenbar, wenn ich Sie recht verstehe, war das bei Ihnen nicht der Fall. Hier war das System bereits gefestigt. Fürkauf ist ein ganz erheblichen Umfang spekulativ und gibt ja immer wieder Anlass zu sehr tiefleibigen Folianten, meistens vergebliche, der Kommerz hat sich durchgesetzt. Das nur einfach mal Frage, habe ich Sie so richtig verstanden? Dann das zweite zur Frage des Genueser Einflusses, nun freilich im oberdeutschen Bereich. Es ist interessant, dass die Genueser Notare ab 1200 in erheblichem Umfang Export oberdeutscher Weinland zum Beispiel nach Nordafrika bringen. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts versuchte die Luise ja in Oberdeutschland Fuß zu fassen, die berühmte Gesandtschaft nach Konstanz, die unter anderem den Bau des Kaufhauses mit provoziert. Wenn ich Sie recht verstehe, ist auf die Dauer von diesen Initiativen Genuas nach, also von Genua aus gesehen, Nordosten nicht viel übrig geblieben, um nicht zu sagen gar nicht. Gar nicht. Wir, also in Deutschland, führen diese Zeit etwa die Wörtchen ein, wir importieren während des Konstanzer Konzils, wenn ich recht erinnere, Florentiner Bankiers. Ich verwende mal das Wort Bank, ich habe bei dem Wort Bank gebaut, okay, aber im 15. Jahrhundert, so wie ich euch hier von Finanzen ist. Aber das ist eine Frage der Definition, da können sich die Ökonomen streiten. Was an Land hatten, also als Lombarden, auftaucht, ist, wenn ich recht sehe, auch nie aus Genua. Auch? Auch nicht aus Genua, sondern bestenfalls Mailand. Einfach die Frage mal, ist das Zufall, ist das eine bewusste Beschränkung der Genueser, etwa ihre Aktivität im Westmittelmeer zu suchen, aber nicht nach, das ist ja die Venezianer über Jahrhunderte hinweg praktiziert haben. Oder ist es natürlich umgekehrt, die Verdrängung durch oberdeutsche Kaufleute, die von Nordwest nach Genua handeln, keine Konkurrenz aufkommen lassen? Es ist nur interessant, dass über anderthalb Jahrhunderte hinweg, 200 Jahre vielleicht noch mehr, der Genueser Einfluss nach Nordwest im Grunde genommen genehm oder gleich null ist. Sehe ich das richtig? Ja. Und die, was den Vorkauf betrifft, so sind ja die Regatones streng bestraft worden in der ganzen Gesetzgebung der Cortes. Aber ich sehe da eine auseinanderklaffende Praxis zwischen der Gesetzgebung und der Handhabung des Handels. Er ist immer noch umstritten in dieser Zeit, das ist meine Frage. Naja, das ist aber sicher. Es gibt eine Diskussion über den Vorkauf des Weines Ende des 15. Jahrhunderts, wo das wieder, wo die Cortes, also die der Weinvorkauf, wo das wieder verboten wird, aber es führt zu nichts. Die Praxis setzt sich durch und die Praxis hat meiner Meinung nach schon vorher bestanden. Das setzt schon im Beginn des, also schon im 15. Jahrhundert ein. Die Gesetzgebung hat einfach nichts gewirkt. Ja. Zur Frage der Aktivität der Genuesen im transmontanen Bereich, da waren die Oberdeutschen aktiver, weil sie ihre Industrieprodukte, Leinen und Balken, Metalle hatten und eine gewisse Handelsgesetzgebung, die Provisiones Janue, ihnen einen Vorteil gab, über den durch die Mittlerstellung Mailands, nicht? Die Verbindungen zu Mailand waren außerordentlich wichtig bis in die Zeit der Ravensburger Gesellschaft und das hat die Genuesen veranlasst, sich hier zurückzuhalten. Also doch eine gewisse Planmäßigkeit. Das heißt, ja, ganz sicher und eine. Nur Chance. Die Oberdeutschen hatten hier die besseren Voraussetzungen, die Genuesen haben sich zurückgehalten. Valiano della possibilità dei genovesi di entrare al mercato dei tedeschi all'altro lato delle Alpi, ma l'attività dei tedeschi industriale ha dato la preferenza ai tedeschi per dominare il mercato fino a Genova e attraverso Genova alla Spagna. Per questa causa i genovesi hanno pensato sarebbe meglio di ritirarsi, lasciare il campo libero ai tedeschi o una collaborazione. La compagnia della grande società di Ravensburg mostra che c'era una collaborazione tra tedeschi e milanesi come tra tedeschi e genovesi, ma al luogo, a Genova, a Milano. Ich wollte nur etwas ergänzen noch. Bitte. Ja. Was wir eben diskutiert haben. Erstens ist das ja genau die Bestätigung auch dafür, darauf haben Sie eben hingewiesen, auf die Verbindung Handel-Bankgeschäft. Ja, ja. Die Deutschen saßen auf der Produktionsbasis. Ja, ja. Durch ihre Verlagsgeschäfte mit dem einheimischen Gewerbe saßen die praktisch auf der Produktionsbasis. Da kamen die Genuesen gar nicht rein oder sonst irgendwelche anderen. Die hatten die alten Verlagsbeziehungen mit den Zünften, mit dem Handwerk, und die saßen auf der Produktionsbasis und hatten also erstmal Ware. Und das war das Fundament, um dann aus den Gewinnen auch Bankgeschäfte machen zu können. Das haben wir genau hier im Mittelalter auch schon und im 16. Jahrhundert auch. Und was ich noch ergänzen wollte zu dem, was eben Doria und Madalena gesagt haben, es ist ja heute genauso. Wenn ein großes Industrieunternehmen, ein Trust, neue Shares ausgeben will, dann gibt es ein Bankenkonsortium. Die übernehmen die Shares en bloc. Und hinterher werden die Shares verteilt. Aber als die zunächst mal, wer übernimmt, wer ist also in diesem Sinne jetzt mal Assentista? Das sind die zwei, drei, vier großen internationalen Banken, Chase Manhattan oder was weiß ich sonst, ja, die übernehmen und sagen, wir verteilen das. Ein bisschen behalten wir im Portefeuille und der Rest wird verkauft, im Depot gelagert und so weiter. Das ist dasselbe System, wie wir es damals auch schon bei den Asientos haben. Aber nur die wenigen, die nach vorne hin auftreten, finden wir eigentlich. Die Cambios, die Wechsler, sind insofern wichtig für den Transfer. Für den Transfer, aber sie sind immer abhängig von dem großen Geschäft, denn erst aus dem großen Geschäft ergibt sich die Notwendigkeit, Geld dahin oder dorthin, denn die Asientos wurden abgeschlossen, so über so und so viel 100.000 Dukaten, zahlbar dort, Hälfte dort, andere Hälfte dort, ein Viertel dort. So wurde das abgeschlossen. Nun musste das Geld in Bewegung gesetzt werden. Dafür waren die Cambios wichtig. Denn auch die Fugger konnten nicht einfach eine halbe Million Dukaten in die Tasche stecken oder aufs Schiff laden und irgendwas, ist auch vorgekommen, aber selten, war zu riskant. Nicht? Da waren die Cambios nicht. Da sieht man aber diese Verflechtung der verschiedenen Hierarchien und Klassen, von denen Doria gerade gesprochen hat. Der Kaufleute, der Cambios und der Assentistas, die hängen alle miteinander zusammen. Die sind alle aufeinander irgendwie angewiesen und arbeiten zusammen. Deswegen also, ich weiß nicht, wie man die trennen soll. Nicht? Selbst die Fugger haben Handel betrieben. Die Mastrascos waren Handel, denn die Einkünfte aus den Mastrascos waren zum großen Teil Naturalien. Herr Gellenbenz hat das ja sehr schön deutlich gemacht für die Fugger. Das waren Naturaleinkünfte, die mussten ja verkauft werden. Die Fugger haben ja nicht selbst gegessen, sondern das konnte es ja gar nicht. Sondern die mussten verkauft werden. Das war Warenhandel. Zum Teil Kleinhandel. Getreide vor allen Dingen, was da einkam aus den Mastrascos, musste doch verscherbelt werden, musste doch zu Geld gemacht werden. Das war aber ein risikofreies freies Geld. Deswegen sind sie auch geblieben, deswegen konnten sie überhaupt bleiben und sind nicht pleite gegangen. Es ist doch... Sorry, ja, mal. Ho una domanda molto breve, molto superficiale, perché non sono affatto addentro a queste cose. Mi ha colpito però l'insistenza sull'abbinamento fra la funzione commerciale e finanziaria, nel senso di economia internazionale come di solito si intende, e la penetrazione nel mercato delle materie prime specificamente agricole in un centro di grande peso economico. Mi stavo semplicemente chiedendo se qualcuno può dirmi quanto questo sia un fenomeno consueto, e guardando la storia veneziana mi viene in mente che per esempio nel 400 Costantinopoli è una piazza del giro della finanza che non tira più di tanto, ma è una piazza in cui per esempio i capitali veneziani dominano abbastanza, mi pare di capire, il mercato dei cereali, con buone conseguenze molto profonde di tutta una serie di strutture economiche che stanno dietro. Sì, ecco, se qualcuno mi sa inquadrare questo fenomeno che il professore ha presentato, se e la conseguenza quasi necessaria, logica, ovvia, che succede sempre, che dietro ai grossi interessi stratosferici finanziari viene anche questo tipo di penetrazione capillare anche a livello di economia di paese, paesi in senso contadino. Wollen Sie dazu was sagen? Ich habe es nicht ganz verstanden. Die Frage, wie weit das die Genuesen von Sevilla aus, sagen wir, vom Hinterland Andalusien, so stark am Handel mit landwirtschaftlichen Produkten beteiligt waren, ob das ein besonderes Phänomen der spanischen Verhältnisse war oder ob das weitergriff. Io vorrei dire, naturalmente, Hers lo ha detto e scritto, il commercio con frumento, con prodotti agricoli dei genovesi con Sicilia o con Napoli era molto importante. Sì. Questo era un campo particolare dell'attività dei genovesi, ma anche la lume, il commercio di Focea e di Massaron anche, era nelle mani dei genovesi. Ma ciò che mi colpiva qui, cioè nel contesto del Mediterraneo orientale, trovare, sì, che mettono le mani sulla produzione agricola non mi stupisce affatto, mi sorprende di più, ma forse la mia ingenuità, che accade nel contesto del Mediterraneo occidentale, con una grossa città spagnola, in fin dei conti, che non è una piccola colonia orientale, di una repubblica mercantile medievale italiana, ecco questa differenza. Ma anche nel Mar Baltico esiste il problema simile, perché i grandi mercanti olandesi erano al medesimo tempo mercanti di rame, e anche di frumento della regione della Vistula. Era naturalmente, dipendeva dalla congiuntura, era un problema di speculazione anche. Quando esisteva la possibilità di far danari, entrarono in questi commerci. Sì, sono altri. Posso fare solo una sì. Molto breve? Cioè, secondo me a questo punto della questione... parlare un poco... Il problema è uno solo, quello di capire perché alle date indicate dal professor Ott, che poi non si differenziano se non per 10 anni, 1556 per il professor Ott, 1566 per altri autori, si sia avuto questo cambio. Cioè, se realmente questo impero commerciale tirava tanto, perché mai i genovesi, dal settore commerciale, ha così consolidato e redditiero, si siano riconvertiti e buttati su un altro settore, quello finanziario? Adesso ci sono i prodotti maturi la cui convenienza sceglie e delle altre in cui la convenienza sale. In quel momento le operazioni finanziarie date allo sviluppo della guerra, perché non esigiamo che scopo la volta dei due, infatti, qui voleva arrivare, cioè, secondo me tira di più, tira di più per l'investimento che quello. Il problema è questo, la completa, cioè la spiegazione è una sola. Nel 66 comincia chiaramente la rivolta nei Paesi Bassi e il pericolo turco, per il quale si incomincia già ad allestire un'armata, e che richiedono, diciamo, un livello di spesa pubblica elevatissimo. I genovesi probabilmente, faccio, è un'ipotesi logica, misurano i livelli di profitto che è possibile conseguire in un settore come quello commerciale, fino allora coltivato, e i livelli di profitto che viceversa è possibile conseguire nell'investimento a breve termine degli haciendos. E bisogna dire che i fatti probabilmente gli hanno dato ragione. È chiaro che si disarticola il sistema produttivo commerciale, che specialmente quello spagnolo, però dal punto di vista della logica, come dire, del capitalista che investe laddove più c'è convenienza di ricavare un profitto più alto, è un'operazione perfettamente legittima, diciamo, a quello che ne sappiamo oggi. Possibile anche poi altre ricerche cambino questa ipotesi, però mi sembra plausibile questo cambio di investimenti. Credo che è più tardi.